time to go and march on in. It's time to show them what we're all about. Ja, da sind wir. Dropkick Drama 166. Das ist korrekt. Die Uhr klingelt. Thomas ist auch da. Hallo. Bonjour, Armbanduhr. Mann, diese Openings hier, die sind extremst ungeplant, wirken die, obwohl wir die natürlich immer einstudieren vorher. Was ist das denn? Ja, hast du das auch gehört? Nette Erfindung, die Thomas sich besorgt hat. Hast du das gehört? Als wenn da jemand gehäckselt worden ist. Das ist ja nie. Ja, das stimmt ja. Das ist der Wahnsinn. Also wenn wir hin und wieder mal heute noch größere Störtöne als sonst drin haben, dann ist das Thomas... Ist das auf deiner Seite? Dann ist das Thomas... Nein, die Störtöne, die kommen natürlich immer von dir. Dann sind das die... Ist das der Zerschredder von Thomas? Ich habe mir nämlich am Wochenende einen Shredder gekauft. Und er ist stolz darauf. Genau, und jetzt freuen sich die Nachbarn. Jetzt freuen sich die Nachbarn. Und die Hörer auch. Hey, hey. Der haut in den letzten Sekunden haut der nochmal so richtig rein, das Ding. Das klingt echt wie so ein... Das ist der Wahnsinn. Also, wenn er das... der macht also so nicht nur diese Querstreifen, sondern auch diese schrägen Streifen. Also der zeigt das wirklich ziemlich gut. Und wenn er das ganz unten durch hat, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann dreht dieser Mechanismus nochmal 4-5 Runden, um sozusagen die Streifen, die da drin hängen, einfach loszuwerden. Weil am Ende, das ist so, als wenn die Reifen nochmal durchdrehen. Ja, genau. Bekommen wir auch noch gesagt, welche Marke und so das ist, damit auch die Hörer, die sich das und auch die kaufen möchten. Bekommen wir auch noch die Marke gesagt, wenn wir schon so viel Werbung machen, dann... Da steht drauf, ich kenne die Marke nicht, da steht drauf Rexel und das Modell heißt hier Alpha und man soll maximal 5 Blätter reintun auf einen Schlag. Also Thomas hatte, bevor wir hier aufgenommen haben, meinte Thomas mal noch, da passt ja auch ein bisschen was rein, also dementsprechend klingt eher so, als ob Thomas da stapelweise Papier reinmacht. Nee, ich mache immer maximal 3 rein, wenn 5 draufsteht. Was ich meinte mit, da geht was rein, da ist ja unten dann so ein Auffangbehälter, wo das Kleingehäckselte reinfällt. Und da habe ich gesehen, der ist noch nicht ganz voll. Ich habe hier von Marktkauf diese Papiertüten, wo man Papier gut entsorgen kann. Und da steht hier eine Papiertüte und da muss ich nur gucken, wann ich den Behälter von dem Shredder entleeren muss. Also Thomas wird dann... Also ich muss ihn im Laufe dieser Sendung noch entleeren, weil so langsam füllt es sich. Also Thomas wird dann am morgigen Tage mit mehreren... Könnte auch sein, dass während der Sendung das irgendwann mal an der Tür klingelt, wenn die Nachbarn jetzt noch sagen, der wird jetzt seit 2 Tagen durchgeschreddert, so langsam über die Schnauze voll. Ach ey. So, wir haben auch noch so ein bisschen was anderes heute vor, außer Schredder. Raw und SmackDown. Ja, SmackDown habe ich nicht gesehen. Das ist korrekt, aber ich ja natürlich. Wie, das hast du gesehen? Das habe ich gesehen, das war sogar recht unterhaltsam. Ich will die erste SmackDown aus 2012 will ich ja auf keinen Fall verpassen. Habe ich ja unbedingt geguckt und es war gut. Gute Unterhaltung. Ich habe sie aufgenommen. Ich werde dann nach deinem Bericht entscheiden, ob ich es auch gucke. Ich tippe auf Nein. Ich habe heute erstmal Strikeforce von gestern geguckt. Das war aber nicht so richtig toll. Aber das wollte ich gucken. Das ist auch da kann ich halt auch die Ergebnisse nicht. Das ist dann immer ganz interessant. Und dann habe ich ja doch noch, nach langem Zögern, es gibt ja in Japan immer traditionell an Neujahrsabend eine große MMA-Show. Also früher war das dann immer Pride und dann später war das Dream. Handelt es sich dabei um diese stundenlangen Sachen? Ja, meistens geht das so 4 Stunden oder so, oder manchmal auch 5 Stunden. Und dieses Jahr Viele sagen wahrscheinlich zum letzten Mal, das wurde in Japan auch schon gar nicht mehr im Fernsehen übertragen. Dieses Jahr gab es eine Show, die ging locker mal 9 Stunden. Ja. Das musst du dir mal erstmal vorstellen. Da gehst du Silvester zu einer Veranstaltung und musst dir erstmal einplanen, dass du dann da erstmal 9 Stunden da bist. Und das war dieses Jahr auch eine ganz interessante Veranstaltung, weil die halt nicht nur MMA-Kämpfer hatten, dann hatten sie, weil sie hatten zusätzlich noch 2 Kickboxing-Kämpfe, das gab es aber auch schon mal. Da hatten sie einen Kampf, das war die erste Runde Kickboxing und die zweite MMA, das gab es aber auch schon mal. Aber das gab es, und das gab es bisher noch nicht bei dieser Show, dann gab es auch 3 oder 4 Pro-Wrestling-Kämpfe. Mit dem, also organisiert war das Ganze ja von dem Antonio Inoki, der ja auch in der WWE Hall of Fame ist. Und da waren viele MMA-Fans ziemlich erbost, weil die ja nicht so furchtbar viel, oder einige ja nicht so furchtbar viel vom Wrestling halten. Und das fand ich ganz interessant. Und da dachte ich, ach, das guckst du dir dann, wenn du Zeit hast, doch mal an. Ja, ist ja nichts. Oder jetzt. Ja? Was sollst du sagen? Was denn? Bist du noch da? Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, ist ja nichts, es sind ja nur die 9 Stunden. Ja, wir sind 9 Stunden und 17 Kämpfe und ich glaube 3 oder 4 davon sind Pro-Wrestling-Kämpfe. Und einen habe ich gesehen mit dem Josh Barnett und das war wirklich ein sehr, sehr guter Pro-Wrestling-Kampf. Also der war so ein bisschen mehr im Stil vom MMA, also auch wirklich so, als wenn es echt wäre. Aber dann gab es immer mal wieder so einen, zum Beispiel einen typischen Pro-Wrestling-Suplex. Oder dann hat der Josh Barnett an einer Stelle so eine richtig gute Powerbomb gezeigt. Also das war mehr so wie die Last Ride vom Undertaker oder wie diese Batista-Bomb, so richtig mit Schwung. Und dadurch, dass das aber zwischen diesen großen Moves immer mehr so diese MMA-Moves waren, wirkte das alles ein bisschen echter und ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen größer. Also das fand ich für dieses Jahr bisher, für dieses Jahr kann man ja nicht sagen, weil das Jahr fängt ja gerade erst an, aber so in den letzten Wochen fand ich das war eines der interessanteren Wrestling-Matches. Ja, da werde ich bestimmt keine 9 Stunden drin investieren, um das alles zu gucken. Das sind doch ein bisschen viel. Also das würde ich auch nicht. Das ist jetzt auch dann, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Das habe ich nur, irgendwann hatte ich es mal angefangen zu gucken, weil ich gerade nichts Besseres zu gucken hatte. Und dann fand ich es doch so interessant, dass ich immer mal wieder geguckt habe. Und ich habe das jetzt über, weiß ich nicht, über 4, 5 Tage immer zerstückelt, mal wieder hier eine Stunde geguckt und da eine Stunde und ich habe auch die letzten 4 Stunden ja noch gar nicht gesehen, also ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich dann ganz bis zu Ende gucke. Es ist ein bisschen viel. Aber ich fand es zumindest jetzt lohnenswerter, heute beim Tee da nochmal ein bisschen zu gucken, als mir jetzt SmackDown anzugucken. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So, nur über 2 Stunden lief Raw, das habe ich mir dann natürlich auch angeguckt, denn das war ja auch, nebst dass die erste Raw 2012 war, ist die auch eine sehr besondere gewesen, war ja eigentlich angekündigt, offiziell und inoffiziell. 2. Januar, das Ende beginnt. Genau, 2. Januar, das Ende beginnt. Oder auch 2012 beginnt, aus Memphis, Tennessee, aus der Heimatstadt von, jetzt wollte ich schon sagen Michael Cole, aber es ist natürlich Jerry Lawler und, er hatte danach dann auch noch ein Dark Match nach der Sendung und hatte Michael Cole dann auch wohl in einem Street Fight recht fertig gemacht. Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Er hatte einen Street Fight gegen Michael Cole. Ja, ich glaube, es war ein Street Fight. Oder Falcon Anywhere, irgendwas in die Richtung. Er hat auf jeden Fall Michael Cole recht fertig gemacht, habe ich gelesen. Das hätte mich ja mal interessiert, ob das irgendetwas taugt, weil Michael Cole ist ja nun wirklich kein guter Wrestler. Ich hätte mir das vielleicht auch sogar in dieser Sendung gerne angeguckt. Es gab ein bisschen wenig Wrestling. Ja, jetzt für die, tatsächlich für die, für Memphis als Stadt, dass sie das ja, Storyline als Stelle brauchen können. Ja, die Story soll ja auch so langsam mal zu Ende sein, ne? Ist ja eigentlich kaum noch da, die Storyline ist ja jetzt, Die ist im Prinzip zu Ende, glaube ich. Ja, eben. So, es beginnt mit einem Rückblick auf Kanes Hass-Statement von letzter Woche gegen John Cena. Pyro, Jerry Lawler, Michael Cole am Kommentatorenpult. John Cena kommt heraus und wünscht allen ein gutes neues Jahr. Das Publikum ruft Cena Sucks. Also hat sich wohl nicht viel verändert, meint Cena dann. Alles noch immer beim Alten. Vor allem wird da The Rock aber in 2012 seine Männlichkeit beweisen bei WrestleMania 28. So, er wird seine Lebensweise Hustle, Loyalty, Respect da belassen und er wird sich nicht nach dem richten, was Kane seit Wochen jetzt sagt und die Leute haben hier gut verdientes Geld ausgegeben jetzt hier für so ein Ticket und deshalb dürfen auch alle heute bei Raw ihre Meinung vertreten und da wird er nichts gegen machen. Da wird er natürlich nochmal schön ausgebucht. Was bedeutet denn eigentlich Hustle, Loyalty und Respekt? Das weiß ich ehrlich gesagt seit Ewigkeit. Ich weiß es nicht. Also Loyalty und Respekt ist das ja ist klar. Hustle ist, vielleicht haben wir das sogar schon mal in der Sendung nachgeschlagen. Dieses Hustle ist, glaube ich, hartes Arbeiten. Ja, wir können das eigentlich direkt mal nachgucken. Eigentlich meine ich, kommt das irgendwie aus dem Straßenslang oder so. Und ich dachte immer früher, das hätte irgendwas mit Drogendealern, die da ihre Drogen auf der Straße verkaufen, zu tun. Aber ich glaube, in Wirklichkeit hat das irgendwas zu bedeuten, dass du hart arbeiten sollst. Ja, da gibt es dann natürlich noch einen schöneren Begriff für, und zwar der Fachbegriff ist Betriebsamkeit. Ja, genau, das ist ziemlich ähnlich. Ja. Hart arbeiten, Betriebsamkeit, also immer in Bewegung sein, immer was machen, okay. Genau, und Kane will genau das Gegenteil. Kane will, dass John Cena all seinen Fans den Rücken zukehrt, Cena sich in Richtung des Hasses bewegt und Cena antwortet auf dieses natürlich mit einem klaren Nein. Er wird alle Meinungen entgegennehmen der Leute, ob positiv, negativ, und dankt den Leuten dafür. Dann natürlich Warum will denn Kane das eigentlich? Ja, weil Kane Vertreter des Dunklen ist, Vertreter des Hasses halt. Aber das kann ihm doch egal sein, was John Cena macht. Kane will alle Leute zu seiner Meinung bekehren. Ach so. Und da fängt man halt bei den Leuten an, die ganz oben stehen, denn die vermitteln ja auch das Gesamtbild der WWE. Aber ganz oben steht ja eigentlich CM Punk, ne? Das wäre schön, ist aber leider nicht so. Er ist aber doch Champion. Ja, das ist richtig. Glücklicherweise stand The Great Khali auch nicht ganz oben, als er WWE-Champion war. Das wäre ein Desaster gewesen. Was es auch war, aber... Ist schon alles ein bisschen mysteriös, ne? Ach, jetzt geht's wieder los. Ich musste noch mal kurz das Gerät ausschalten, weil ich gerade mal den Eimer hier entleeren muss. So, Kanes Theme-Song ertönt, wir hören ihn durch die Lautsprecher und Kane verspricht, dass Cena heute die wahre Kraft vom Hass spüren wird und Cena zuckt zusammen, als aus den vier Ringecken Flammen emporzüngeln. Ja, 0815 Cena-Promo, gepaart mit recht schnell abweichenden Meinungen wieder zur Kane-Storyline und so weiter, fand ich okay, fand ich eigentlich sogar recht gut, um so ein bisschen die Leute heiß zu machen auf das, was heute noch kommt. Zwischen Cena und Kane. Zu viel, aber das ist ja immer bei Cena, diese alberne Comedy. Ja, das war allerdings, also dieses 0815 war nur sehr, sehr stark am Anfang. Also es wich sehr, sehr schnell ab in dieses Hustle, Loyalty, Respect, er bleibt dabei und so weiter. Naja. Es war so ein bisschen Werbung für das, was später noch kommt hier an der Stelle, was man eigentlich nicht so oft hat. Also an sich wird dann ja drauf, an sich, weißt... Das Eröffnungssegment steht, ist ja klar, ne? Das ist ja das Thema mit den Einschaltquoten. An sich weist man auf den Main Event hin und der Main Event ist in der Regel ein Match, aber da CM Punk ja jetzt nicht so die Quoten einfährt, weist man jetzt wohl im Opening-Segment auch schon auf ein Main Event hin, was gar kein Match sein wird dann letztlich. Ja. Was auch sehr interessant ist. Ja. In einer Rede auf eine weitere Rede hinzuweisen, die dann letztlich da umworben wird, aber okay. Ich fand's ja nicht schlecht, dementsprechend will ich da jetzt auch gar nicht drüber meckern. So, folgt Video-Package Nummer 1 zur großen Rückkehr mit dem Slogan The End Begins Tonight. Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Das ist ja die letzte Raw aller Zeiten, weil das Ende jetzt an diesem Abend ist. Ja, und das Ende ist genau eine genauso eine Verkörperung wie Kane. Was irgendwie stoßen diese beiden Leute so ein bisschen... Weiß ich nicht, das ist so ein bisschen von der Meinung auf, so ein bisschen das Gleiche, ne? Kane ist so in diese dunkle Richtung der Rückkehrer. Ich weiß nicht, irgendwie stößt das so beides auf das Gleiche hinaus. Ja. Naja, wir werden sehen. Also noch ist... Ich weiß nicht, also diese Kane-Geschichte, da kann ich so überhaupt nichts mit anfangen, deshalb... Nee, ich finde die eigentlich ganz gut, aber letztlich... Aber ich glaube, das hat mit dem, was da dann eigentlich passiert ist, weiß ich nicht, was es damit eigentlich zu tun hat. Nee, so weit sind wir in der Story auch noch nicht, also mal sehen. Nee, kommen wir da dann noch zu. Ja, Singles Match, Daniel Bryan besiegt Cody Rhodes via Small Package. Bryan freut sich und feiert mit dem Publikum rund um den Ring. Ja, und so. Vor allen Dingen auf Michael Coles Tisch. Immer gerne. Immer gerne auf dem Kommentatorenpult. So, die ganze Sendung über sehen wir so Rückblicke auf vergangene Ausgaben von Royal Rumble und da so ein paar Highlights. Ja, das finde ich auch gut. Ja, das ist immer schön. Das wird auch, glaube ich, jedes Jahr gezeigt. Royal Rumble wird halt tatsächlich gehypt, auch mit dem Royal Rumble Match. Jedes Jahr gerne. Das ist auch gut so. Das ist auch, glaube ich, das Sinnvollste. Man freut sich jedes Jahr drauf. Mhm. Also, die WWE schafft das. Ich habe den Hexer Jim Duggan zu sehen. Den sehen wir auch jedes Jahr, ja. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Werbung ist. Doch, ich glaube schon. Ich glaube sogar im Zusammenhang mit dem Royal Rumble ist es relativ egal, wie man zeigt. Weshalb der gezeigt wird, weißt du, ne? Was denn? Weshalb Jim Duggan? Ja, der hat den allerersten Royal Rumble gewonnen. Genau. Das weiß ich nicht. 89 oder so? 88. Ich weiß. Mist. Knapp daneben. Rückblick auf R-Truths Rückkehr und John Laurinaitis tippt Backstage auf seinem Smartphone herum, als ein wütender Miss hereinkommt. Laurinaitis kann Miss verstehen, zeigt ihm dann aber einen Clip von Miss Angriff gegen Truth vor 2 Monaten. Miss ist weiterhin verständnislos und versteht noch immer nicht, warum R-Truth ihn angegriffen hat. Laurinaitis versichert aber, dass heute Leute ein Auge offen halten werden, damit R-Truth The Miz nicht angreifen kann und vor allem nicht eingreift in das Match, was The Miz später gegen Sheamus hat. Als Miz dann noch das Büro verlässt und schon weiter hinten im Bildschirm ist, dann kommt R-Truth vor dem Bildschirm oder in das Bild gelaufen und stellt The Miz dann nochmal als Feigling dar. Genau. Das geht so in einigen Skits an diesem Abend. Ja. Das war aber auch sehr unterhaltsam und kommt ja noch was. Wade Barrett erfreut sich an dem eingespielten Videoclip, der zeigt, wie er Randy Orton letzte Woche bei SmackDown eine Treppe runtergeworfen hat. Beziehungsweise wie es genau passiert ist, weiß man ja eigentlich gar nicht. Man hat es ja nicht gesehen. Ja, man hat gesehen, wie sie gekämpft haben. Und dann hat man gesehen, wie erst beide oben waren und dann nur noch einer. Und das war schon ziemlich klar dann, ne? Ja, die sind beide auf die Treppe geprügelt und dann hat die Kamera das nicht mehr eingefangen. Als die Kamera da war, lag Randy Orton da unten und Wade Barrett saß da. Ja, das war schon relativ eindeutig. Ja, es gab irgend so eine Aussage also, von... gestupft hat oder während des Kampfes das versehentlich passiert ist, das weiß man nicht. Genau, und irgend so eine Aussage von Wade Barrett gab es, glaube ich, bei SmackDown. Von wegen, Randy Orton hätte selber Schuld oder irgendwie sowas in die Richtung. Naja. Läuft auch wieder auf das gleiche hinaus. Ein Street Fight oder ein False Count Anywhere oder genau, False Count Anywhere war es. Wobei es den Count gab es denn dann überhaupt noch? Sowieso alles erlaubt. Ja, das stimmt auch wieder. So, Barrett kümmert sich nicht um das neue Jahr der Leute. Für ihn ist es aber jetzt schon ein tolles 2012, denn es ist ein 2012 ohne Randy Orton. Er hätte nicht geplant, Orton die Treppe runterzuschmeißen, aber besser Orton als er. Orton ist ein weiteres Opfer der Barrett Barrage. Jetzt wird glaubst er den. Du, dass Orton als Überraschungsgast beim Royal Rumble wieder zurück ist? Ach du. Was war das? Ich befürchte es, ja. Ich hoffe nur, dass er nicht gewinnt. Es ist ja in seiner Heimatstadt der Royal Rumble. Meinst du, ja, dass er da plant, den Royal Rumble dann gewinnen wird? Das hoffe ich nicht. Also das ist, dass das auch noch in seiner Heimatstadt ist, das ist so ein bisschen ein kleines Problem, weil da steht die Option ja doch schon ziemlich stark da, ne? Also es heißt, dass man davon ausgeht, dass er in diesem Jahr in seiner Heimatstadt vor der Verletzung war das geplant, dass er da den Royal Rumble auch gewinnt. Ja. Aber mit der Rückkehr. Randy Orton, der braucht an sich keinen Royal Rumble gewinnen, um irgendwie in so ein Titelmatch zu kommen. Tja. Ja. Aber vielleicht kommt es trotzdem so. Ja, ich hoffe nicht, du. Naja, Wade Barrett meint auf jeden Fall, dass er den diesjährigen Royal Rumble gewinnen wird. Das käme mir auch besser als Randy Orton. So, Santino Marella kommt heraus und stellt fest... Hä? Aber das glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht, aber trotzdem fände ich das besser. Aber... soll er denn bei WrestleMania im Main Event kämpfen? Das wird sich dann zeigen. Gegen Randy Orton. Daniel Bryan ist zu WrestleMania-Zeiten gar nicht mehr Champion. Nee, das denke ich auch mal nicht. Also, dass er da nicht mal den Titel hat. Ach, Daniel Bryan ist eh so eine... Zu Daniel Bryan müssen wir eh nochmal kommen, weil der hat sich jetzt mit der SmackDown wohl mehr oder weniger so in den Heel-Status begeben und dann ist Wade Barrett ja auch nicht mehr der richtige Gegner. Mhm. Das ist richtig. Korrekt. So, auf jeden Fall. Santino Marella kommt heraus und stellt fest, dass er letztes Jahr im Royal Rumble eindeutig länger war. Sogar der zuletzt Eliminierte war er ja. Marella sagt, dass er Barretts Barrage heute niederstampfen wird, und zwar von Santinos Lokomotive. Ja. Wade Barrett besiegt dann allerdings Santino Marella via Winds of Change. Ja, das ist klar. Das war einfach dann das Jobber-Match. Ja. Aber auch okay. Kann man nichts machen. Ist nicht so schlimm. Wade Barrett hatte seine Mikrozeit. Alles okay. Die Bella Twins streiten sich wieder. Während Miss sich nervös nach R-Truth umsieht, die Bellas machen sich darüber lustig, worauf Miss nur meint, er wäre froh, dass der Rio verletzt sei. Miss geht weg und wir sehen aus einem Nebengang wieder R-Truth kommen, der verdeutlicht, dass wir leise sein sollen. Er macht. Genau. Psst. Und wir waren leise. Miss schlägt schon vor dem Match auf Sheamus ein. Sheamus kann kontern und Miss abfertigen. Miss flüchtet ins Publikum, wo aber schon R-Truth auf ihn wartet. Diesem sei von den Little Jimmys gesagt worden, dass er Miss abfertigen müsse. Miss läuft dann direkt in den Bro-Kick von Sheamus zurück, worauf noch der Schlag von R-Truth mit der Wasserflasche folgt. Zurück im Publikum verkündet R-Truth, dass der wöchentliche Beatdown von Miss von Little Jimmy gesponsert wurde. Where you get gut. Und ein mehr oder weniger kleiner Junge aus dem Publikum wünscht The Miz dann noch ein schönes neues Jahr. Der war ziemlich gut. Der war sehr gut, ja. Da habe ich mich gefragt, ob der vorher ausgesucht war oder ob das Glück war, dass wir den erwischt haben. Das wirkte mir nicht so, als ob der das vorher wusste. Er hat nämlich erst noch nachgedacht, was er eigentlich sagen soll. Mhm. Dann hat er das ziemlich gut gemacht. Ja. Ich muss sagen, ich hätte dann ja irgendwie sowas gesagt wie Miz is awesome. Dann hätte mich interessiert... Das glaube ich nicht. Ich glaube, in dem Moment wäre dir gar nichts eingefallen. Nee, ja, das wäre wahrscheinlich noch wahrscheinlicher. Aber mich würde interessieren, wie solche Leute daran drauf reagieren. Weil R-Truth ja mit dem jetzt auch mit dem Gimmick spielt, mit den Little Jimmys und so weiter, was er damit gemacht hätte. Ja. Kommt jetzt der Schredder? Ich habe gerade eine Gurke gegessen. Ach so, aber natürlich. Das ist so ähnlich wie ein Schredder. Ja, vom... Ja, absolut. Dolph Ziggler ist bei Josh Matthews. Wenn du unbedingt nochmal den Shredder hören willst, das kriegen wir ja hin. Oh, das ist gut. Ich möchte eigentlich nur hören, wie die Nachbarn vor der Tür stehen. So, hier haben wir was. Drei Blätter wieder. Und wer Thomas nicht glaubt, dass er wirklich schon seit 2 Tagen schreddert, der muss sich jetzt einmal mehrere Tüten voll mit zerschreddertem Papier vorstellen und jetzt vorstellen, dass durch so einen Schredder nur 3 Blatt Papier einmal können. Ja. Ja. Ja. Ja, welche Hobbys muss man ja haben, ne? Absolut. Also entweder man guckt 9 Stunden Dream oder man schreddert halt 9 Stunden lang, ne? Genau. Oder man macht beides parallel. Aber dann kann man den Kommentar so schlecht hören. Es gab eine super Szene bei dem, wo ich gerade beim Kommentar bin. Es ist ja bei diesem Dream, die englischsprachigen Kommentatoren, das ist ja mal dieser eine Australier, der Michael Chavello, und dann 2 MME-Leute, die kenne ich jetzt namentlich nicht, und der eine von denen ist auch dafür bekannt, dass er gar nichts vom Wrestling hält. Und hatte der Dave Meltzer gesagt, der hatte mal ein Gespräch mit dem gehabt und der kann so gar nichts mit Pro Wrestling anfangen und findet das ganz furchtbar. Und die mussten dann aber auch die Pro Wrestling Geschichten kommentieren. Und das haben die ziemlich gut gemacht. Hat mir besser gefallen als die Raw Kommentatoren üblicherweise. Und es gab eine Szene, das war dann mehr so eine Storyline Geschichte, wo der Antonio Inoki in den Ring gekommen ist und dann kam Tiger Ali Singh mit mehreren Leuten an und da haben die auf Japanisch da so eine kleine Storyline quasi mit Promos und so ein bisschen Konfrontation aus dem Ring aufgeführt. Und der Übersetzer von den dreien, der das Japanische eigentlich so können sollte, der wusste auch so richtig, was da passiert. Und die wussten auch nicht, wer von denen jetzt, also die kannten die Inoki, aber die wussten nicht, dass der andere Tiger Ali Singh ist. Und der hat ja immer so einen Turban auf. Dann haben sie immer nur gesagt, was macht der Turban-Typ jetzt da? Was soll das? Inoki muss ihn jetzt zusammenschlagen. Und die wussten aber überhaupt nicht, worum es ging. Und am Ende ist dann aber der Tiger Ali Singh und ich glaube, der andere ist so sein Sohn oder irgendwie jemand aus seiner Bagage. Der war der Aggressive und die wollten demonstrieren, dass im neuen Jahr man doch friedlich Konflikte lösen kann und so. Und er hat ihn dann beruhigt und dann waren sie am Ende alle ganz enttäuscht, dass Inoki nicht schlagen hat. Aber wie die das kommentiert haben, das war sehr, sehr gut. Das war so von der Kommentierung bisher das Beste, was du in letzter Zeit gesehen hast. Ich glaube, ich gucke mir die Veranstaltung auch nochmal an. Ja. Naja. Also wenn es nicht so lange gehen würde, würde ich heute Abend gucken, aber das ist dann doch ein bisschen lang alles. Ja, also ich habe auch, wie gesagt, die letzten 4 Stunden habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das hat auch Zeit, das muss ich ja nicht so schnell gucken. Ich gucke momentan eine sehr gute und Serie. Morgen hast du ja keine Zeit. Das ist korrekt. Morgen guckst du ja sicherlich die Aufzeichnung des großartigen TNA-Pay-Per-Views, der heute Nacht. Achso, dieser komische TNA Genesis. Nee, das gucke ich auf jeden Fall nicht. Ich habe ja. Ich lese ja jetzt nicht mal mehr die TNA-Berichte, weil mich so richtig gar nicht mehr interessiert, was da los ist. Und dementsprechend werde ich jetzt auch die Pay-Per-Views aufgeben. Mich lieber besseren Dingen zuwenden. Der ist doch sogar Jeff Hardy im Main Event. Ja, das habe ich auch gelesen. Der ist ja auf dem Poster. Das wäre sogar noch halbwegs interessant, aber. Ich kenne ja auch WWE TNA Pay. Von den Matches her sind zumindest 2 interessante Matches. Das ist das mit dem Bobby Roode und Jeff Hardy. Und dann gibt es ja auch noch James Storm gegen Kurt Angle. Das könnte auch recht gut sein. Oh ja, und dann gibt es ja auch noch dieses Monster Ball mit Bully Ray und Abyss. Und ich muss sagen, ich kann mit diesen Matches sehr wenig anfangen, weil ich von der Storyline einfach extremst gar keine Ahnung habe, was da jetzt rumliegt. Ja, die zeigen ja kurz vorher mal diese zusammengefasst. Ja, die sagen mir wenig dann. Dann okay. Nee, die sagen wenig über das insgesamt Match, dann machen die auch nur bei den 1-2 wichtigsten. Naja, also ich werde mir das glaube ich nicht antun. Also nur wenn ich richtig Langeweile habe und das sollte eigentlich nicht passieren. Bei mir hängt es davon ab, wie lange ich morgen bei der Arbeit bin, ob ich dann abends noch Zeit und Lust habe. Nee, ich habe momentan eine Serie hier liegen. Ich glaube, da gucke ich dann lieber als so einen komischen TNA-Pay-Per-View. Welche Serie? Live. Live? Live. Habe ich noch nie gehört. Ist das Science Fiction oder Krimi? Nee, genau, das ist eine Kriminalserie. Die ging über 2 Staffeln. Nur. Oder waren es 3? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall hier die Komplettbox mit allen Folgen. Das sind 9 DVDs. Das ist eine hervorragende Serie. Habe ich noch nie was von gehört? Amerikanisch oder? Ja. Ich weiß nicht, könnte sein, dass sie mal irgendwann auf Vox lief. Ist aber auf jeden Fall auch recht schnell dann wieder abgesetzt worden und so weiter. Man kennt das ja, gute Serien, die guckt dann ja irgendwann keiner mehr. Ja, das ist leider häufig so mit. Passiert sehr, sehr schnell, ja. Also die meisten guten Serien, die werden so schnell abgesetzt, da bekommt man die dann wirklich nur auf DVD ganz zu sehen. Von Damages habe ich auch länger nichts gehört. Das läuft, glaube ich, auf Six, ne? Also ich meine, die Serie läuft auf Six sogar regulär im Fernsehen. Damages läuft wo? Ich meine auf Six, auf diesem Frauensender von ProSieben oder so. Kenn ich gar nicht. Nee, haben wir auch nicht, aber ich meine eigentlich, dass es da sogar läuft. Das könnte sein, also es lief jetzt im letzten Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die 4. oder die 5. Staffel war. Die war auch wieder gut, aber nicht so gut wie die vorhergehenden Staffeln. Mhm. Und in den USA ist das Ding ja auf einem kleineren Sender verlagert worden. Dafür konnte man sich aber auf der Website von diesem kleineren Fernsehsender die Streams legal angucken. Das ist auch nett. Das ist ja mittlerweile in Deutschland auch normal. Du kannst dir ja einen Tatort einen Tag später auch in der ARD-Mediathek einfach angucken. Ja, wenn man es mag. Ja. Ich habe übrigens vor Live habe ich Haven geguckt, die 1. Staffel. Das ist auch eine ganz hervorragende Serie, die orientiert sich so ein bisschen an Akte X. Kenne ich auch nicht. Nee, sind alles so eher die unbekannten Serien, die halt. Also Akte X kenne ich, aber die andere habe ich auch noch nie gehört. Nee, war auch so ähnlich vom Aufbau mit Monster of the Week und dann halt so eine durchgehende Story und so weiter. Sehr gut durchdacht und sehr spannend. Die zweite Staffel kommt am 30. März, glaube ich, auf DVD. Alles sehr interessant. Ja. So, Dolph Ziggler ist bei Josh Matthews. Nach einem grazilen Handstand sagt er, dass er das Total Package wäre und nicht so ungebildet wie die Kinder heutzutage. Und heute bekommt er das fehlende Stück noch dazu, nämlich den WWE-Titel. The Total Package ist ja Lex Luger. Ja, das hat er auch so nicht gesagt. Das hat er so nicht genau gesagt, aber er hat letztlich gesagt, er hat alles, er ist alles, ihm fehlt nur noch eins, der WWE-Titel. Und ich habe das mal so nett zusammengefasst. Ach so, das heißt, du hast das eigentlich verfälscht. Was heißt hier verfälscht? Ich habe das in eigenen Worten zusammengefasst, wie sich das gehört. Du hast gesagt, er wäre Lex Luger. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du so wohl gesagt. Er bezeichnet sich als Total Package und Total Package ist ja ein durchaus anerkannter Begriff, nicht nur durch Lex Luger. Den gibt es, glaube ich, auch in anderen Zusammenhang. Ehrlich? Ja, der sollte eigentlich nicht nur davon kommen. Also ich hoffe nicht, dass mir der nun dadurch bekannt ist. Ich glaube das nicht. So, mach mal weiter. Bitte. Zack Ryder. Da war jetzt irgendwie ein Match von Lex Luger angekündigt, ja. Zack Ryder erzählt Eve Torres von seinen Erfolgen, als Jack Swagger dazukommt. Er meint, er wäre geboren, um den US-Titel zu halten, doch ein Betrüger würde mit dem Titel rumlaufen. US-Champ Ryder glaubt erst, jemand hätte seinen Titel gestohlen. Eve muss ihn dann erstmal über diesen Witz aufklären und Swagger verspricht dann Titel und Freundin Ryders zu schnappen. Laurinaitis kommt dazwischen und setzt beide in ein Six-Man-Elimination-Match für heute Abend. Und zwar Jack Swagger, Mark Henry und Kane treffen auf Zack Ryder, Big Show und John Cena. Und Johnny Ace scheint sehr, sehr angetan von dieser Match-Ansetzung. Der lächelt dann noch einige Zeit in die Kamera. Sehr zufrieden. So. So. Quotenflop New Age oder New Stars oder Young Stars oder wie auch immer setzt sich an dieser Stelle fort. Das WWE-Titelmatch mit CM Punk ist im Co-Main-Event, das heißt also schon nach der ersten Stunde zu sehen. Ja, das ist leider so, aber gut, die Einschaltquoten gehen der WWE bedauerlicherweise recht, ne? Ja, es gibt da jetzt ja schon ausführliche Analysen von Dave Meltzer zu. Ja, und die zeigen halt eindeutig, dass bei CM Punk immer ein sehr großer Anteil von Zuschauern wegschaltet und bei John Cena ein recht großer Teil immer wieder einschaltet. Ja. Und es handelt sich wirklich um große Teile. Ja, leider ist das so. Also es handelt sich wirklich um Leute, so rund 500.000, die dann auch wirklich sagen, okay, kommt ein Match von CM Punk, dann schalten wir jetzt mal weg. Es wird immer leiser. Es ist, als ob du weggehst von dem Schredder. Ja, das Ding steht im Wohnzimmer. Und ich bin hier gerade, während wir aufnehmen, da war im Arbeitszimmer so ein bisschen Unterlagen, die letzte Woche eingetroffen sind, abzulegen. Und dabei habe ich aus der Ablage ein paar Sachen in den Schredder gepackt, die ich nicht aufbewahren muss. So, WWE Championship Match. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass Dolph Ziggler CM Punk via Countout besiegt. Während des Matches löst sich das Polster einer Ringecke, woraufhin Laurinaitis kommt und den Ref anschickt, dieses wieder anzubringen. Dadurch bekommt der Ref dann nicht mit, wie Ziggler am Anaconda Weiß von CM Punk aufgibt. CM Punk ist daraufhin wütend, schleudert den herbeirennenden Ziggler gegen Laurinaitis. Und Laurinaitis stand auf der Ringmatte und liegt da jetzt halb. Punk versucht sich dann noch mit dem GTS, Ziggler kontert und schickt ihn in die Seile. Laurinaitis zieht das oberste Seil runter, man weiß nicht, ob das von ihm so beabsichtigt war oder ob er letztlich wirklich nur runtergefallen ist und das Seil halt mitgezogen hat. Punk fällt dann auf jeden Fall nach draußen und wird ausgezählt und Ziggler freut sich dann zusammen mit Vicky und flüchtet ein weiteres Mal mit dem WWE-Titel ins Publikum. Interessanterweise ist er dann immer wieder bei CM Punk danach. Der Titel. Ja gut, der hat ja den Titel nicht verloren und deshalb musste den ja dann hinterher wieder abgeben. Das stelle ich mir auch nett vor. Ja. Aber das war ein sehr, sehr gutes Segment mit dem Laurinaitis, als er dann das Seil runtergezogen hat. Man hat insgesamt, wie schon letzte Woche wieder, das WWE-Titel-Match-Geschehen mit Dolph Ziggler und CM Punk perfekt gestaltet. Man hat also alle drei Leute hier, CM Punk, Dolph Ziggler und auch John Laurinaitis, haben sehr, sehr gute Arbeit gemacht hier. Lauren Knights Integration in das Match war wieder fantastisch und ja, man hat für den Aufbau dieses Matches, das hier ist so eine Storyline, die ist eigentlich nur da, um so einen Leerraum zwischen WrestleMania zu füllen, aber das ist so eine Storyline, die könnte man sogar im Gedächtnis behalten, weil die halt wirklich gut geschrieben wurde drumherum. Es war eigentlich einfach nur Matches, war dann auch ein bisschen Interaktion und so weiter mit drin. Ja. Ja, hat mir auch ganz gut gefallen und das ist ja jetzt dann auch das Rematch für den Royal Rumble. Da wird man nicht viel sozusagen mit Buys verkaufen, aber der Royal Rumble verkauft sich ja sowieso über das Royal Rumble Match. Deshalb kann man das zu dem Zeitpunkt dann ganz gut. Ja, das ist ja eh schon seit ein paar Jahren jetzt so, dass man beim Royal Rumble gerne neuere Stars auch in das Titelmatch bringt. Ja, das ist auch dringend nötig. Ja, und der Royal Rumble ist da, wie gesagt, natürlich genau richtig zu, denn der Royal Rumble verkauft sich durch den Royal Rumble. Genau. Ich bin ja mal gespannt auf deinen SmackDown-Report und ob sich die Gerüchte, dass das beim Royal Rumble, dass das Bryan Danielson gegen Big Show gegen Mark Henry, ob es da zu einem Triple Threat kommen wird. Das kann sehr gut sein. Achso, das wirst du noch nicht auflösen? Ich dachte, da wäre bei SmackDown schon was passiert. Ja, da ist was passiert, aber da wurde ja kein Match festgesetzt. Achso, ich dachte, das wäre eventuell schon festgesetzt worden. Nee, das nicht. Ein weiterer Spot wird eingestellt, eingespielt. He is here. Wer denn? Ja, das sehen wir gleich. Achso. Divas Tag Team Match. Eigentlich hätte es ja heißen müssen, in Anbetracht des Segmentes, was da kommt. It is here. Ja, wie man sieht, ne? Weil eigentlich ist ja dann in dem Segment eine Jacke zurückgekommen. Oder eine Jacke gekommen. Nicht zurückgekommen, sondern eine Jacke gekommen. Ja, die Frage ist, ob der Charakter dahinter auch zurückgekommen ist oder ob der sich verändert hat. Das weiß ich nicht, aber die Jacke ist ja auf jeden Fall wieder da. Ist zum ersten Mal da. Divas Tag Team Match. Bella Twins besiegen Eve Torres, Kelly Kelly via Roll-Up nach Twins Magic. Und wie viele Sterne gibst du dem Match? 5. Ja, das habe ich auch so gesehen. Das war schon hervorragend. Ja, sensationell. Also besser geht's eigentlich. Da muss man natürlich vor allem Kelly Kelly für diese hervorragende Ringleistung loben. Ja, ich denke, die werden im WrestleMania Main Event stehen. Klar, klar. Ein wütender CM Punk stürmt in das Büro von John Laurinaitis und verdammt Otunga den Mund zu halten. Punk meint, er könne über letzte Woche noch hinwegsehen, doch in dieser Woche hätte er ihm fast den Titel gekostet. Laurinaitis aber stellt fest, dass Ziggler Punk nun zweimal besiegt hätte und daher beim Royal Rumble sein Titelmatch bekommen werde. Und zwar mit Special Guest Referee John Laurinaitis. CM Punk. Und dann kommt da was sehr Gutes. Ja, man muss vor allem sagen, auch hier mit Special Referee Laurinaitis, also das Match, das hätte man von mir aus gerne so auch bei WrestleMania zeigen können. Das ist wirklich was Besonderes, also da freue ich mich drauf. Absolut. Ja, wäre auch ganz gut, aber da ist die WWE noch ein bisschen feige. Ja, leider. CM Punk meint auch zum Vice President, er soll den Mund halten, denn wenn er eben beim... Punk meint auch zum Vice President, er solle den Mund halten, denn wenn er ihm beim Royal Rumble um seinen Titel betrügen würde, wird er, CM Punk, ins Gefängnis gehen, zwar für Tierquälerei, denn dann wird er John Laurinaitis wie ein, und jetzt müssen wir mal ein Wort interpretieren, ich habe das extra nachgeschlagen, das Wort Bitch, da kennen wir natürlich die erste Bedeutung, allerdings kann das Wort auch Hündin heißen. Ja, ich kenne mich da im Englischen nicht so gut aus. Nicht auch nicht. Ich habe das natürlich extra nachgeschlagen. Also, nebst dem Wort Miststück könnte das auch Hündin heißen, was natürlich dann zusammen mit Tierquälerei mehr Sinn geben würde. Das kann sich aber jeder selber so zusammensetzen, wie er will. Auf jeden Fall, ja. Das wäre das. Ja, seltsam, dass so komische Worte da im Live-Fernsehen überhaupt gezeigt werden. Hervorragend. Oder gesendet werden, vielmehr gezeigt, kann man ja nicht sagen. Das sind Glanzmomente von PG. Aber die WWE könnte sich jetzt verteidigen, das Wort würde doch nur Hündin heißen. Ja, aber John Laurinaitis ist ja wenn dann ein Hund und keine Hündin. Das stimmt auch wieder. Naja. Tierquälerei ist auf jeden Fall nicht schön. Aber. Dann lehnen wir ab. Absolut. Was ist eigentlich mit der Aktion Fruity Pebbles für Mirko? Ich habe die Dinger noch immer nicht probiert. Ja. Ja, hör mal auf, du. Ich hab die ja gar nicht. Wieso? Ach nee, das war Skittles oder? Ja, die sind lecker. Die waren lecker. Aber die Fruity Pebbles, die hab ich noch immer nicht probiert. Wieso hast du die denn immer noch nicht? Ich weiß nicht. Wir müssen mal bei Amazon gucken, ob sie da gibt. So, das sind jetzt gerade wieder journalistische Recherchen. Gibt's eigentlich diese Woche wieder einen Witz? Oh, ich weiß so viele Witze. Ich habe den Witz der Woche vorbereitet. Muss ich mir das dann noch kurz überlegen. Fruity Pebbles, 425 Gramm. Oh, ich weiß einen guten, der thematisch zur Wortwendung passt. Das ist gut, dann kannst du den so als Fazit bringen am Ende. Na, die gibt es wirklich bei Amazon, die kosten aber 8,36 €. Da muss erst noch ein paar Spenden kommen. Was sind das so, diese Zwiebeln, so wie Cornflakes, oder was ist das? Genau. So sieht das aus. Aber das muss ja dann irgendwie farbig sein, so ähnlich wie M&M's, oder? Ja, genau, die sind farbig. Aber was ist das dann, Schokolade, oder was ist das dann? Nee, das... Nee, das ist ja keine Schokolade. Farbige Cornflakes gibt's auch nicht. Ja, die sind halt gefärbt, ne? Kann passieren. Komisch. Die Amerikaner, naja. Ach, die gibt's hier in Deutschland auch, du. Die gibt es hier in Deutschland auch. Ein weiterer Spot weist darauf hin, dass sie gesprochen hat. Es ist Zeit. Die Welt, wie ihr sie kennt, ist nicht mehr da. Jetzt. Das Bild wackelt, ganz schrecklich. Aber wirklich ganz schrecklich. Ich würde mal sagen, die Jacken. So wie ihr sie kennt, sie sind nicht mehr da. Ja, mit deiner Jacke. Also das Bild wackelt ganz schrecklich, wir sehen das Publikum, es wird dunkel. Vorne am Entrance sehen wir eine leuchtende Jacke und mit einem Feuerwerk präsentiert sich Chris Jericho. Das musst du, hast du jetzt aber nicht ausreichend beschrieben. Beschreib mal seine Jacke. Jetzt soll ich da waren so LED-Leuchten dran und die haben dann geleuchtet. Und dann hat er die Arme so ausgestreckt, wie er das immer macht und dann haben die so geleuchtet. Pass auf, das Interessante war ja früher bei seinem Video in Entrance, da gab es ja auch diese Szene, wo er mal so mit dem Rücken zur Kamera steht und dann so beide Hände ausstreckt. Und da sieht man ja in diesem Video, was früher so auf der Leinwand lief, sieht man, dass dieses Schema davon ja erst so blinkend leuchtend. Und das hat er jetzt quasi versucht, das in echt zu überführen. Da ist die Halle, da wird ja erst ganz abgedunkelt und dann sieht man da vorne nur so eine leuchtende Jacke quasi stehen. Oder so eine Jacke mit, weiß ich nicht, LED-Leuchten dann wohl anhat. Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt immer sehen? Da gehe ich mal von aus, weil ich habe in einem Bericht zur Hausshow was gelesen, da spielte die Jacke eine gewisse Rolle. Mhm. Ich habe mir so eine Jacke jetzt auch bei Amazon bestellt und werde dann ab nächste Woche damit zur Arbeit gehen. Viel Spaß. Und da gehe ich deshalb dann immer so früh hin, dass ich dann da bin, wenn es noch dunkel ist. Weil sonst lohnt sich das ja nicht. So, Jericho lässt sich viel Zeit. Das glaubst du mir nicht, aber das ist so. Ja, deshalb spreche ich jetzt auch schnell weiter. Es wäre sehr schön, aber... Jericho lässt sich viel Zeit, um einige Runden um den Ring zu drehen, alle abzuklatschen, sich von dem Publikum feiern zu lassen. Immer wieder ruft er, ich zitiere, come on, baby und yeah, um das Publikum anzustacheln. Ja, und das Publikum... jubelt anfangs auch noch ziemlich laut. Wobei sich das nach über 10 Minuten, in denen Chris Jericho sich dann nur bejubeln lässt, doch etwas in verhaltene Reaktion umwandelt, sind sogar die ersten Buhrufe zu hören. Und bevor er dann irgendetwas sagen kann, lässt er im Ring das Mikro fallen, dreht weitere Runden um den Ring und verlässt wie ein Verrückter in seiner eigenen Fanwelt die Halle wieder. Ja, das war ein komisches Segment. Also die ersten 5 Minuten dachte ich erst, so jetzt langsam könnte er ja mal was sagen. Dachte ich auch. Und nach 10 Minuten dachte ich danach, das war ja fantastisch. Und dann dachte ich erst, vielleicht ist ihm sowas Ähnliches passiert wie Jim Ross, dass er seinen Text vergessen hat und deshalb nochmal ein paar... Ja, das wäre super. ...damit er sich wieder erinnert. Und dann, so nach 10 Minuten war klar, okay, das ist wohl, er will wohl dann so... Andy Kaufmann hatte das ja auch mal wohl gemacht. Das soll wohl so eine Heel-Geschichte sein. Dass er die Erwartung der Leute dann halt enttäuscht und nichts sagt. Ja, nach 5 Minuten dachte ich, oh, jetzt kann er mal anfangen. Nach 10 Minuten dachte ich, oh, das war ja genial. Chris Jericho hat das gemacht, was er am besten kann. auch vor allem im Internet sehr gerne. Er hat davor sehr viel auch getwittert. Er hatte zum Beispiel noch ein Skibild ins Internet gestellt und solche netten Sachen. Naja, Chris Jericho hat das gemacht, was er am besten kann. Er hat mit den Leuten gespielt. Und? Glaubst du denn jetzt, kommt er jetzt als Heel zurück oder was ist das jetzt? Ja, das hat sich, denke ich, schon beantwortet. Er hat mit den Leuten gespielt, er hat die Leute enttäuscht und es hat einser geklappt, muss man sagen. Man hat extrem viel im Internet gelesen. Ich hatte ja live geguckt und hatte dann so ein bisschen auf Twitter verfolgt, was die Leute schreiben. Da haben auch ganz viele geschrieben, was sollte das denn jetzt? Und da war ja enttäuschend und solche Sachen halt. Also genau die Reaktion, die WWE und Chris Jericho wollten, ist eingetroffen. Mission erfüllt. Was das Seltsame ist, ich habe das dann auch erst gedacht, aber was das Seltsame ist, ich habe jetzt den Bericht von der heutigen oder gestrigen Hausshow gesehen und gelesen und da war Chris Jericho auch und da war das Segment so, dass er auch wieder mit seiner Jacke da reinkam und mit dieser leuchtenden Jacke und dann kam irgendwie David Otunga dazu und hat Chris Jericho quasi gesagt, er wäre jetzt der Halle verwiesen, weil diese leuchtende Jacke, die würde bei einigen Leuten, weiß ich nicht, zu irgendwelchen spastischen Anfällen oder so sorgen und deshalb dürfe er damit hier nicht auftreten. Und dann hat er irgendwie David Otunga da in Jerichos, diese Jericho Walls genommen. Und das passt ja nicht, weil Otunga ist ja nur ein Heel. Und ich habe dann nicht weiter gelesen, aber ich vermute mal, dass die Leute da in der Hausshow ihn, als er dann Otunga fertig gemacht hat, bejubelt haben. Mhm. Da dachte ich, also wenn ich das lesen würde, dann müsste ich denken, okay, dann kommt er wohl als Babyface zurück. Jetzt weiß ich nicht, ob die das einfach gemacht haben, weil denen das sowieso egal ist, was in der Hausshow passiert und das hat eh nichts mit dem Fernsehen zu tun. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen, aber letztlich bei Hausshows macht die WWE viel und bei den Hausshows sehen wir auch ganz gerne Leute, die eigentlich mehr so als Heel im Fernsehen sind als Face. Ich weiß nicht. Da würde ich jetzt nicht zu viel rein. Also die können nachdem. Das eher bei den Leuten, die nicht so ganz oben auf der Karte sind. Ne? Ja, das ist richtig. Aber die können bei dem Segment. Die können bei dem Segment aus der letzten Woche da jetzt kein Face mehr ausmachen. Das ist irgendwie. Und es macht dann ja auch gar keinen Sinn mehr, weil das war ganz klar ein Aufbau für ein Heel und das wird, denke ich, auch ganz klar so weitergehen. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Ja. Also ich fand's auf jeden Fall fantastisch. Wenn er jetzt morgen in der Raw irgendwie auch auf Otunga losgeht, dann ist das mysteriös. Und ich bin sehr gespannt auf sein erstes Match, weil Chris Jericho hat ja selber auch in seinem Buch geschrieben, traditionell ist das erste Match, wenn er irgendwo neu ist oder wieder anfängt, immer ein sehr, sehr schlechtes Match. Da bin ich mal gespannt, ob diese sozusagen Kette hält oder ob er das beim ersten Match auch mal ein gutes Match hat. Du wirst auf jeden Fall morgen bei Raw nicht sein erstes Match sehen. Nee, das ist mir klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass das erste Match irgendwann nach Royal Rumble erst kommt. Ja, wie man sieht, also ich denke, das erste Match ist im Royal Rumble, wenn man das als Match bezeichnet, aber das richtige Singles Match wird wahrscheinlich nach dem Rumble, genau. Nee, ich denke, ich bin mir noch nicht mal sicher. Ich denke, Chris Jericho, der könnte vielleicht jetzt bei Raw kommen, die kommenden Tage vielleicht auch wieder einfach stumm dastehen. Einige Leute glauben auch, dass dann noch das Weibliche dazu halt noch dazu kommt, also die She aus dem Video. Wer kann das denn sein? Ja, das ist die andere Frage. Richtig? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja Stephanie McMahon zusammen, die war ja schon mal irgendwie Managerin von Jericho, als er Champion wurde. Ja, die hatten ja schon mal miteinander zu tun, das würde durchaus Sinn machen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas in die Richtung passiert morgen mit irgendeiner Frau. Ich glaube, morgen wird gar nicht viel passieren. Ich glaube, morgen wird generell größtenteils nochmal genau das gleiche passieren, was wir letzte Woche schon gesehen haben. Ja, er müsste schon irgendwas machen. Also irgendjemanden in irgendeinen Move nehmen oder in irgendein Match eingreifen, aber er sollte halt noch nichts sagen. Ich glaube auch gar nicht mehr eingreifen. Ich glaube, vielleicht einfach irgendjemanden attackieren. Ja, könnte ja beispielsweise CM Punk attackieren. Wenn CM Punk irgendwie ein Titelmatch hat. Nee, nicht in ein Match und nee, Titelmatch ja eh nicht. Ich will kein Match eingreifen. Ich glaube einfach eher irgendjemanden Backstage oder halt wenn der draußen Promo macht, zu attackieren. Na, mal gucken. Aber ich glaube, es läuft letztlich auf das Gleiche hinaus. Er wird wieder stumm dastehen und dann wird er wieder die Halle verlassen. Aber wir werden sehen. Ja. Zu folgendem... Das Promo. Was denn? Oder er hält ein ganz langes Promo oder The Highlight Reel kommt zurück oder irgendwie sowas. Nein, das auf keinen Fall. Verspielt die Chance wieder. Nee, das auf keinen Fall. Das wird das ja alles wieder zerstören, was man da jetzt gemacht hat. Das wird ja gar keinen Sinn machen. Wäre nicht das erste Mal, dass WWE das hinkriegt. Nee, aber bei sowas, nee. Da hat man sich jetzt auch schon Gedanken drum gemacht, denke ich. Sonst hätte man das nicht einfach so gebracht. Ja. Ich kann übrigens auch gar nicht verstehen, dass einige Leute, auch Leute, die eigentlich Ahnung vom Wrestling haben, dieses Promo als ganz schrecklich abtun. Ich finde dieses Segment, das fand ich fantastisch. Also fantastisch fand ich es nicht. Ich muss schon sagen, und das ist ja auch bei den Einschaltquoten so rausgekommen, ich fand, das war zu lang. Also ich fand tatsächlich so nach 5 Minuten dachte ich, ja, jetzt ist gut, ich habe es verstanden, und dann ging es nochmal 5 Minuten weiter und ich habe schon irgendwie so in die Luft geguckt und ich fand das schon ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ich fand's toll. Man muss sagen, die Einschaltquoten, also die Leute haben schon angefangen abzuschalten, als das mit Chris Jericho kam. Also irgendwie sind da wohl immer noch Leute, auch die mehr so in die Richtung von Vince McMahon gehen und mehr so Leute wie John Cena sehen wollen und nicht Leute wie Chris Jericho. Ja, das ist so. Ja. So, zum Main Event kommt Kay nicht. Otunga kommt heraus, verkündet, dass es sich jetzt um ein Handicap-Match handelt. Also ein Five-Man-Elimination-Handicap-Tag-Team-Match. Wo die Babyfaces einen Mann mehr haben als die Heels. Ja. Das ist schon mal ein bisschen komisch. Das ist komisch, aber darauf läuft es hinaus. Und andersrum wäre das auch nicht sinnvoll gewesen für das, was man danach noch gebracht hat. Ja, aber komisch ist es halt trotzdem, ne? Ja, das ist richtig. Aber gut, das Match war eh nicht ernst zu nehmen. So, Mark Henry und Big Show eliminieren sich gegenseitig, als Mark Henry Big Show mit einem Stuhl angreift, Big Show dann mit dem Schlag mit dem Stuhl dann auch wiederum kontert und so weiter, und dann werden beide disqualifiziert, also raus. Und John Cena eliminiert dann einfach Jack Swagger via AA, und das ist der Sieg für John Cena, Zack Ryder und Big Show gegen Jack Swagger und Mark Henry. Das war ein sehr komisches und sehr kurzes Match, weil das irgendwie... Ja, erst durch diese erst Kane kommt nicht, dann Doppeldisqualifikation, noch 2 Leute weg. Also letztlich war da irgendwie kaum Matchfluss drin. Das war so ein ganz kurzes Abhandeln von dem allen und letztlich wollte man dann halt nur das bringen, was am Ende da an Promo noch kam mit Kane. Und ja, ich glaube, das einzige Bedenken, man hätte das wohl auch früher gebracht. Man wollte halt nur nicht das WWE-Titel-Match in den Main Event stellen, dann musste man halt auch irgendein Match erfinden, was man schnell abhandeln konnte. Andere Geschichte ist natürlich, wenn man jetzt dieses Segment da, also erzähl mal erstmal, was jetzt als nächstes kam, dann kann ich dann auch... So, nach dem Match geht die Halle wieder in Rot auf, Cena rennt zum Entrance, aber Kane kommt aus dem Ring hervor und attackiert Ryder, der noch vom Ankle Lock Swaggers verletzt ist. Aus dem Ring hervor muss man ganz kurz erläutern. Also er reißt ein Loch in den Ring. Genau. Und kommt drunter hervor. Unter dem Ring, weil da ist die geheime Welt, in der Hornswoggle und Kane wohnen. Und da kommt er aus dieser geheimen Welt durch ein Loch, was er von unten in den Ringboden geschlagen hat. Ja. Ja, aber Hornswoggle, der lebt ja jetzt nicht mehr unterm Ring, der hat ja jetzt sprechen gelernt, der wohnt ja jetzt richtig. Spannend, aber da wohnen jetzt die anderen Zwerge. Das ist so wie bei Gullivers Reise ins Land der Riesen oder Zwerge. Da sind jetzt diese ganzen kleinen Leute und dazwischen ist Kane, der dann natürlich ein noch größeres Monster ist als in der normalen Welt. Wie auch immer. Naja, also Kane kommt raus aus dem Ring. In dieses Land der Zwerge will er auch Zack Ryder reinziehen. So, Kane kommt vom Ring hervor, unterm Ring hervor, attackiert Ryder, der vom Ankle Lock Swaggers verletzt ist. Gegen Cena setzt es dann wieder diesen Art Claw, nimmt Kane ihm die Hand auf den Mund und die Nase drückt und daraufhin wendet sich Kane wieder Ryder zu und versucht, diesen in das Loch unter dem Ring zu ziehen. Beziehungsweise, ja, unter den Ring zu ziehen. Aber Cena kommt hinzu, springt, hilft Ryder aus dem Loch. Ryder und Cena sitzen da in der Ringecke, können das beide nicht fassen, sind beide ein bisschen K.O. und eine riesige Flamme kommt aus dem Loch empor und Kanes Themesong ertönt in der mit rotem Licht ausgeleuchteten Halle. Und damit geht die erste Raw in 2012 zu Ende mit einer sehr psychedelischen, sehr, sehr verrückten Promo am Ende, die so in der PG-Zeit... Promo kann man das ja nicht nennen, dann wird mal Segment. Ja, es war mehr ein Segment. Genau. Auf jeden Fall war alles ein bisschen Psycho und so weiter. Also etwas, was man jetzt in der PG-Zeit nicht unbedingt erwartet. Fand ich toll. Ich fand das, hochgradig albern und unlogisch und blödsinnig. Also das jetzt, also ich finde ganz im Gegenteil, das passt super zu PG. Das ist so ein typisches Kindersegment. Irgendwie der Böse mit dem Feuer, der den kleinen Freund von John Cena da in das Loch mit den gefährlichen Monster reinziehen will, und wenn er da reingezogen wäre, was wäre da passiert? Wahrscheinlich wäre er dann in den Flammen verbrannt oder so. Also das ist alles so unrealistisch und so unlogisch. Das wirkt alles mehr wie irgendwie Teil 17 von Harry Potter oder so. Ey, nichts gegen Harry Potter. Ja, aber mag ja sein, dass das, wenn man das gut erzählt, dass das dann auch interessant ist, aber das ist halt dann irgendwie Science-Fiction oder Fantasy, das hat aber ja mit Wrestling nichts zu tun. Okay. Erstens, nichts gegen Harry Potter. Zweitens, ja, so eine Sache, ja, Wrestling, WWE ist Unterhaltung. Das muss man so langsam zugeben. Und, ja, ich will, wenn ich Wrestling einschalte, dann will ich sehen, dass zwei Leute da ist zwar vorher klar, wer gewinnt, aber das will ich halt nicht wissen. Und ich will halt sozusagen einen Kampf sehen. Ja, dann solltest du, wenn ich einen Karate-Film gucke oder so, dann weiß ich natürlich auch, dass das Ergebnis vorher klar ist, aber wenn ich einen Karate-Film sehe, dann will ich zwei Leute kämpfen sehen oder mehrere Leute. Und dann will ich nicht sehen, dass da irgendjemand auf dem Besenstiel durch die Luft fliegt. Ja, dann solltest du ab jetzt bei ROH oder ähnlichen einschalten. Die WWE, die nennt sich ja selber nicht ohne Grund Unterhaltung und nicht mehr Wrestling. Kommt jetzt gar kein Wrestling mehr bei WWE. Ja, die WWE ist halt so ein Mischmasch. Aber die WWE ist nicht vorrangig Wrestling, die WWE ist Unterhaltung. Mit Wrestling-Elementen. Aber nicht reines Wrestling. Und da sind halt auch solche Storylines drin. Und ich fand das auch sehr gut, muss ich nochmal sagen. Mich hat das sehr geärgert. Also mir hat das nicht gefallen. So, insgesamt Raw fand ich insgesamt durchaus okay. Die ersten, ja, ich weiß nicht, zwei Drittel waren es ungefähr, fand ich gut und so weiter. Ganz normal wie Raw halt. Und das letzte Drittel, was umfasst Chris Jericho, Rückkehr und dann der komische Main Event mit dem Kane danach, die fand ich zu außergewöhnlich. Also einmal das mit Jericho, das finde ich ja so alleine stehen, fand ich das genial gemacht. Aber wenn man dann auch noch dazu kommt, dass so ein komischer Main Event dann kam und dieses doch auch sehr außergewöhnliche Kane-Segment, da fand ich das letzte Drittel von Raw zu außergewöhnlich. Das wird dann doch nach einer Zeit anstrengend. Ja, das ist richtig. Also hast du ja auch gemerkt, ich fand das auch nicht speziell das Ende so überragend. Nee, ich fand's gut, aber es war zu... Fand eigentlich das einzig so richtige, das Match zwischen CM Punk und Dolph Ziggler hat mir gut gefallen. Da muss ich sagen, bei dem Match, das war zwar nicht schlecht, aber da haben sich beide deutlich zurückgehalten, da man das dann ja auch nochmal beim Royal Rumble vernünftig sieht. Das ist aber auch richtig, aber für eine normale Fernsehsendung fand ich das ein gutes Match und ich fand die Segment mit dem General Renitis ganz gut. Also das hat mir ganz gut gefallen und ansonsten, ich kann mich außer an dieses Match und die Kane-Geschichte und Jericho auch jetzt an nichts anderes erinnern. Also ich kann mich ehrlich gesagt an ziemlich viel erinnern für so eine Raw. Also das, was du aufgezählt hast. Du hast es jetzt vorgelesen, aber wenn du es jetzt nicht oder aufgeschrieben, wenn du es jetzt nicht aufgeschrieben vorher hättest und nicht erzählt hätte, ich hätte jetzt so auf Anhieb nur diese drei Punkte sagen können. Ja, ist richtig, ich auch. Aber ich finde das ziemlich viel für eine Raw, weil sonst merke ich mir da in der Regel einfach nur so diese Main-Event-Fehde, Main-Event- und Anfangssegment. Und alles andere zergeht so ein bisschen. Ja, ist auch okay, wenn man sozusagen drei Hauptstorylines hat und sich an diese drei Sachen erinnern kann, ist das gut. Also ich finde, man hat da eigentlich schon... Was halt für mich ist, deshalb würde ich deren Sendung einen Daumen in der Mitte geben. Ich finde die Dolph Ziggler und CM Punk Storyline, Daumen nach oben. Ich finde Cena, Kane, ganz klar Daumen nach unten. Und Jericho ist bei mir noch Daumen in der Mitte, weil ich noch nicht genau weiß, ob das so funktioniert, wie die das planen. Ich finde, man hat in dieser Sendung zu viele außergewöhnliche Dinge geplant. Ja, nicht geplant, sondern versucht. Es war letztlich sehr... Ja, die WWE hat Dinge gemacht, die man vielleicht nicht alle zusammen an einer Sendung hätte machen müssen. Mhm. Ja. Aber insgesamt also man sollte die eigentlich schon gucken, weil wie gesagt, es ist halt viel passiert und viel außergewöhnliche Dinge und solche Sachen sollte man sich natürlich auch angucken. Vor allem, wenn Chris Also Jericho zurückkehrt. ich würde mir auf alle Fälle, unabhängig davon jetzt, dass ich das auch kritisch bewerte, ich würde mir auf alle Fälle mal die Jericho-Rückkehr angucken. Ja, das ist natürlich ein Muss. Bei aller Kritik, die ich habe, ist das schon eine wichtige Geschichte. Ja, absolut. Da kommt ja auch noch was. Also ist ja nicht vorbei. Kommt ja alles noch. So. Genau. Und damit man das dann auch richtig einsortieren kann, das denke ich schon, ist ein Segment, das sollte man gesehen haben. Auch wie gesagt, wenn ich das nicht wirklich durchgehend positiv bewerte, aber das spielt ja dann auch nicht die Rolle. So, dann werde ich jetzt einmal schnell über SmackDown rüberblicken für dich. Oh ja, wir sind in der Zeit ein bisschen. Eigentlich haben wir ja mal gesagt, eine Stunde, ne? Nee, das haben wir eigentlich nur letzte Woche gesagt. Ach so, ja. Ich dachte, das wäre jetzt so eine neue Zeit für dich. Nee, das schaffen wir eh nicht, das kannst du Um mal so vergessen. in einer Stunde zu bleiben. Das schaffen wir eh nicht. Aber das schaffen wir nicht. Aber heute habe ich auch, bis 6 habe ich Zeit. Da haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Um 6:30 kommt das, wollte ich sehen. Und dann muss ich vorher noch Abendbrot machen. So, die erste SmackDown aus 2012, auch hier wusste die WWE wieder einiges zu bieten. Zum Beispiel zwei Titelmatches und das erste Titelmatch kam direkt am Opener. Ein Intercontinental Championship Match, wieder sehr, sehr schönes Match zwischen Cody Rhodes und Booker T, was man auch so wieder beim Pay-Per-View hätte bringen können. Also ist momentan ein bisschen schwierig, dadurch, dass der Rumble der nächste Pay-Per-View ist und man da die Leute ja gerne alle in den Royal Rumble packt und ansonsten hat man halt nur die Haupt-Main-Event-Titel-Matches und vielleicht noch ein Diven-Match oder so, da ist es ein bisschen schwierig. Ansonsten denke ich, hätte man das auch durchaus beim Pay-Per-View gebracht. Wie ist denn das Match ausgegangen? Cody Rhodes besiegt Booker T via Springboard-Kick wieder, aber war ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr gutes Match. Also auch wieder dieser Springboard-Kick, das scheint ja sein neuer Finisher zu werden. Ja, also er macht doch noch den Crossroads hin und wieder mal, aber der etabliert sich wohl auch ganz stark. Der ist aber allerdings auch ziemlich gut. Wurde das irgendwie noch eine Rolle gespielt? Ja, das kam dann danach, nach Werbung und so weiter, haben wir Cody Rhodes Backstage gesehen. Der hat dann mit Dustin, also mit Goldust, gesprochen. Und ja, Cody meinte dann ganz klar, er hätte mehr Erfolg als Dustin und wohl bald auch mehr Erfolg als sein Vater. Ja, das passt zum Heel. Das ist ein guter Ansatz. Ja, da alles sehr, sehr gut gemacht. So, dann sind wir wieder Backstage, wo Zack Ryder, Teddy Long und Drew McIntyre Backstage sind und dann kommt noch Oksana mit ihrer Musik hinzu und so weiter. Nichts so Wichtiges. Das Typische, ja. Ja, das Typische. Also immer Unterhaltung, aber das Typische. So, die ersten Züge, Daniel Bryan als Heel, Backstage. AJ und Alicia Fox unterhalten sich. Und Daniel Bryan kommt dazu und meint schon zu AJ, er hatte wohl ein bisschen was gehört von den Gesprächsfetzen und so weiter, meinte dann zu AJ, ach, du glaubst also wohl auch nicht richtig, dass ich Big Show besiege und so weiter. Und AJ meint, ja, sie könnte das halt noch nicht ganz glauben und so weiter. Das ist aber auch nicht nett. Nein, Daniel Bryan ist Hast du natürlich da nicht selber dafür. schuld? Inwieweit man da dann allerdings auch einfach mal so zuhört, ist auch wieder so eine andere Frage. Ich glaube, Daniel, ich weiß gar nicht, wo Daniel Bryan herkam. Ich glaube, der stand so in so einem Nebengang. Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren auf jeden Fall schon die ersten Heel-Züge zu sehen. Definitiv. Also Daniel Bryan hat Heel, aber der hat ja bei Ring of Honor auch beide Rollen gemacht. Der kann im Prinzip beide. Also Ja, da das korrekt. spielt eigentlich keine große Rolle. Der kann beides. Das haben wir heute noch gemerkt. So, eine Over-the-Top-Rope-Challenge. Es gibt wieder jemanden, der, wie schon Chavo Guerrero vor einigen Jahren, absolut ganz unten steht und von Hornswoggle besiegt wurde. Und das nicht nur via Pin, sondern auch indem er über die Seile geworfen wurde. Heath Slater hat es diesmal erwischt. Ja, super. Ja, das passt aber auch. Weil Heath Slater finde ich so mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. Heath Slater fand ich immer schon ganz okay und Aber so als so Midcard, unterer Midcarder macht er das ganz vernünftig. Höher wird er eh nie kommen, aber auf der Ebene finde ich, ist er ganz brauchbar. Und seine Match-League und sagen die Technik so im Ring ist gar nicht so schlecht. Nee, ich finde Heath Slater auch eigentlich, fand ich den schon immer ganz okay. Ja, so langsam geht's nach unten. Muss man sagen. Ja, wobei er sich technisch durchaus verbessert hat, aber Suspendierung. Das stimmt, das stimmt. Da muss er ein bisschen aufpassen, vielleicht hat er sich ja jetzt ein bisschen gefangen. So, nach dem Match greift Slater dann Hornswoggle an, aber dann kommt Justin Gabriel zur Rettung rein, verpasst ihm noch den 360-Grad-Splash von der Ecke. Ne, das ist 450 Grad sogar. Und feiert noch mit Hornswoggle. Ah ja, die sind jetzt ein Tag-Team, die beiden Zwerge. Hast du was gesagt? Ich kann gerade nichts hören. Ich glaube, der Justin Gabriel ist gar nicht mal so klein. Der kann doch höchstens 1,50 Meter sein. Singles-Match. Hunico wird reingefahren von diesem komischen Camacho auf diesem BMX-Rad. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Die können sich kein Auto leisten, so wie Alberto, deshalb müssen die mit so einem Fahrrad reinkommen. Ja, vor allem auch noch so ein BMX, wo dann der Hunico hinten irgendwie da draufsteht und versucht nicht runterzufallen und sich gegen den Camacho lehnt und der dann mit seiner Sonnenbrille da irgendwie auf diesem BMX da reinfährt. Also das wirkt schon sehr komisch. Also es ist ja kein BMX-Rad, richtig? Das hat der in der Sendung... Ja, das hat er noch erklärt. Da hat ja der Michael Cole ganz viel erzählt irgendwie ja. Über dieses komische Fahrrad und dass das alles zur Latino-Kultur gehört. Und genau, die konnten sich dies und das nicht leisten, haben dann dies und das gebaut und so weiter und so fort, ja. Hat er das wieder gemacht? Er hat das alles erklärt, ja. Nochmal, das hat er in der Sendung davor auch schon, als sie zum ersten Mal mit diesem Fahrrad rausgekommen sind. Ja, die habe ich nicht gesehen, die Sendung davor. Nee, deshalb frage ich, dann erzählt er das jetzt wahrscheinlich jedes Mal. Naja, auf jeden Fall Grund für den Streit hier dabei. Hunico und Camacho haben sich bei Ted DiBiase beschwert, dass die nicht zu der Posse-Feier von Ted DiBiase dürfen und da meinen die wohl dann... Ja, unterbrechen sie die Feier halt. Und Hunico besiegt Ted DiBiase dann. Ja, das ist auch komisch. Da denkt man mal, jetzt gibt es so einen kleinen Push von Ted DiBiase und schon verliert er erst gegen Jinder Mahal und jetzt auch noch gegen die Mexikaner. Ja. Schon traurig. Cody Rhodes dagegen ist Intercontinental Champion. Das haben wir wohl vor einigen Jahren auch nicht so gedacht, dass das so mal aussehen wird. Nee. Doch. Naja, dann geh noch mal ein Jahr zurück, dann nicht. Doch. Noch ein Jahr. Na, vielleicht. Okay, gut. So, Wade Barrett sagt, dass er Randy Orton auch mit der Barrett Barrage überrannt hätte und dass Randy Orton ausgeschaltet ist, nicht am Rumble teilnehmen wird. Sheamus kommt dazu, es gibt ein bisschen Streit. Jinder Mahal kommt auch noch raus und... Wade Barrett geht dann, Mahal gibt Sheamus eine Ohrfeige, Sheamus schlägt auf Jinder ein, Barrett kommt zur Hilfe und die beiden Heels schlagen auf Sheamus ein. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, was man mit Jinder Mahal will. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ja ganz komisch, ne? Man hat ja den ganz am Anfang extrem gepusht, da wird er ja wie ein Superstar und dann hat WWE ihn ja ein paar Mal bei Hausshows auftreten lassen und haben die gemerkt, dass er im Ring nichts taugt und dann haben sie ihn ja nach unten rausgejobbt und da dachte man schon, okay, der wird wohl bald aus der WWE rausgeschmissen und jetzt gewinnt er auf einmal wieder. Ja, das ist unverständlich. Also das ist schon ein bisschen mysteriös. Hm. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie sehr seltsam, vor allem, Jetzt wird er ja so wieder ein bisschen ja, nicht direkt aufgebaut, weil er verliert dann ja irgendwie immer auch gerne, aber irgendwie ist er jetzt ja schon wieder mehr in der Midcard. Auch höhere Midcard. Sheamus und Wade Barrett sind ja schon weiter oben. Ja, das ist schon komisch. Verstehe ich auch nicht. Da kann sich WWE wohl nicht so ganz entscheiden, aber das mag sein. Sind vielleicht einfach unterschiedliche Schreiber und vielleicht hat jetzt irgendwie jemand anderes die Verantwortung für die Storyline von dem Jinder Mahal und der hat sich irgendwie bei den die endgültige Entscheidung treffen, wer gepusht wird, hat sich für den eingesetzt und hat sich irgendwie durchgesetzt. Kann ja sein. Naja. Mal sehen, was mit dem noch passiert. Oder man hat tatsächlich ist tatsächlich wieder auf die Idee gekommen, naja, in Indien, da gibt es so viele Leute, da können wir so viel Geschäft machen, wir brauchen irgendjemanden, der was mit Indien zu tun hat. Ja, und dann kommt wieder der gleiche Spaß wie schon mit The Great Khali. Und da weiß ich gar nicht, was eigentlich mit Great Khali ist, der jetzt endgültig vorbei, oder? Nee, der ist noch, der wird sogar auf der WWE-Seite noch aufgezählt, im WWE-Roster, der ist dann, denke ich, jetzt einfach mal auf bisschen Urlaub. Auf Urlaub, naja gut, der ist ja im Prinzip körperlich extrem angeschlagen. Ja, eben, also der. Das sehen wir ja gemacht hat. Ist kann Urlaub gebrauchen. Deshalb hätte auch sein können, dass er jetzt dann einfach sagt, komm, diese ganze Reiserei mit seiner Länge, ist hat ja auch keinen Spaß, da im Flugzeug zu sitzen. Und dann das im Ring, auch wenn er nicht viel macht, ist es ja trotzdem, geht das ja trotzdem auf die Gelenke. Vielleicht hat er ja gesagt, für mich ist jetzt hier Feierabend. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich hatte letztens nochmal geguckt, wer denn da noch so ein Roster ist. Und da ist auch noch der Greg Hardy. So, Santino Marella besiegt Drew McIntyre und Drew McIntyre bekommt von Theodore Long Sachs, oder war jetzt schon eine zweite Niederlage hintereinander. Nächste Woche gibt es die letzte Chance und dann könnte Drew McIntyre, wenn er das auch noch verliert, davon ausgehen, dass er rausfliegt. Wahrscheinlich zu Raw, wer weiß. Da kommt er ja jetzt her. Ja, stimmt. Geht er da wieder hin, wer weiß. Ich weiß nicht, ein bisschen da bin ich mir sicher, dass das nicht passiert. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Drew McIntyre geht seit Ewigkeiten unter, dann holt man den wieder her, damit er dreimal verliert und was weiß ich, gut, dreimal verloren hat er noch nicht, wer weiß, was passiert. Das kommt noch an, das kann nächste Woche so weit sein. Ja. Ich weiß nicht, was es soll. Also für mich die einzige Erklärung ist, er gehört in ein anderes Roster und wird da dann wieder hingeschickt. Es wird vor allem ganze Zeit so ausformuliert. Vom SmackDown wirst du nicht zu Raw geschickt. Das ist dann eher umgekehrt. Kann passieren. Vielleicht haben ja jetzt wieder Leute entdeckt, dass Drew McIntyre Potenzial hat und wollen ihn wieder bei Raw haben. Vielleicht ist da ja was passiert. Ja, aber dann würden sie ihn nicht so verlieren lassen. Dann würde er erstmal bei SmackDown ein bisschen was gewinnen und nur in seinem letzten Match, bevor er weggeht, da würde er dann verlieren. Ja, es wird auf jeden Fall ganze Zeit sehr komisch formuliert. Also die Kommentatoren meinen ganze Zeit von wegen, wo Drew McIntyre sein neues Zuhause sucht und sowas in die Richtung. Also ist schon sehr seltsam. Ich weiß nicht, was man mit dem plant. Und ich weiß auch nicht, wenn er nächste Woche dann gewinnt und da bleiben darf, das hat dann ja letztlich auch gar keinen Sinn. Ja, da hat vieles keinen Sinn, was sie machen. Tag Team Match. Rosa Mendez. Das ist ja ungewöhnlich. Das gibt ja selten mal ein Tag Team Match auf SmackDown. Ja. Das Problem ist nur, wenn es Tag Team Match gibt, dann sind es immer die gleichen Leute. So, und natürlich sehen wir wieder... sehen wir natürlich auch wieder die gleichen. Rosa Mendez begleitet wieder Epico und Primo raus, die dann Kofi Kingston und Evan Bourne, also Air Boom, in einem sehr netten, schönen Match besiegen können. Mhm. Da ging es aber nicht irgendwie um Titel oder so. Ging es um nichts. Wie immer. Ja, was soll man dazu sagen? Lilian Garcia finde ich sehr gut, als dass sie jetzt wieder ankündigt. Da muss ich gerade nochmal loben, fällt mir gerade so ein. Die scheint ja wieder fest. Ja, das ist auch sehr gut so. Ich würde die zwar lieber bei Raw sehen, aber okay. Ich habe da sonst gar nichts weiter drüber gelesen, warum die fest ist. Ich auch nicht. Da gab es auch, glaube ich, gar keine News zu. Nix. Ist schon ein bisschen mysteriös. Irgendwie schon. Aber ist natürlich sehr gut. Mal gucken, wie lange das hält. Ja, ich möchte ja, wie gesagt, gerne bei Raw sehen. Mal sehen. Mal sehen. So, Big Show Interview Backstage bei Matt Stryker und Big Show meint, dass der Daniel Bryan ja ein guter Wrestler wäre. Daniel Bryan kommt ins Bild und meint, nur ein guter Wrestler, er hätte sich ja jahrelang alles dran alles getan und so weiter, um an die Spitze zu kommen. Big Show ist halt einfach ein bisschen korpulenter vom Bau und so weiter und käme deshalb halt so schnell hier an die Spitze in die WWE und so weiter. Und Daniel Bryan meint dann auch, wenn er den Körperbau von Big Show hätte und halt das an Wrestling-Technik, was er halt schon hat, dann hätte das definitiv nicht so lange gedauert und ja, Big Show ist natürlich nicht so froh und legt dann erstmal seine große Hand auf Schulter von Daniel Bryan und Daniel Bryan meint dann sehr ernst und nicht allzu nett, hier nimm mal deine Hand darunter. Und da bleibt es dann noch bei. Teils bei Daniel Bryan als Heel. Singles-Match. Tamina besiegt Natalia. Ja, das ist ja interessant. Vor diesen Matches wurden übrigens bei Natalia und Tamina jeweils ein Spot eingeblendet zu den Vätern oder Verwandten und so weiter, die die hatten, an großen Leuten. Natalia wurde da Jim Anvil Neidhart eingeblendet mit ein paar Highlights und bei Tamina natürlich der Superfly Snooker. Ja, sie macht ja auch diesen Splash da. Ja, und genau mit dem Splash hat sie auch gewonnen. Mhm. Ja. Überrascht mich nicht. So, Mark Henry Aber er wurde auch wieder eingeflogen mit Verletzung und allem. Und zwar für das folgende Match durfte er als Gastkommentator fungieren. Mhm. World Heavyweight Championship Match. Daniel Bryan besiegt Big Show. Durch Disqualification. Durch Disqualifikation, ne? Ja, und Daniel Bryan hat das hier sehr, sehr schlau gemacht. Daniel Bryan lag draußen und dachte sich, okay, wie kriege ich jetzt eine DQ? Und an der Stelle hat er dann halt einfach auf... Oh ja, übrigens, Mark Henry am Kommentatorenpult war super. Da kam dann irgendwie so eine blöde Frage von Michael Cole und Mark Henry meinte dann direkt, was ist das denn für eine blöde Frage? Was hat das der jetzt mit dem Match zu tun, damit, dass ich World Heavyweight Champion werde? Wenn du keine vernünftigen Fragen hast, dann halt doch einfach den Mund. Also Mark Henry war fantastisch. Deutet das an, dass er einen Face-Turn hat, wenn er gegen Michael Cole sowas sagt? Ja, das dachte ich auch. Mark Henry hat dann im Match als, und das ist jetzt auch wieder ein bisschen komisch, als Daniel Bryan aus irgendeinem Move von Big Show rausgekommen ist, also aus dem Cover, meinte Mark Henry dann auch, er hätte Respekt vor Daniel Bryan. Irgendwas ist in dem Jungen, dass er da jetzt rausgekommen ist. Also Mark Henry entwickelt sich so ein bisschen zu dem verständnisvollen, netten Riesen. Ja, das könnte sein, dass da ein Face-Turn ansteht. Und das passt sogar, weil irgendwie... Mark Henry ist als Face, aber auch als Heel fantastisch irgendwie. Beziehungsweise jetzt natürlich erstmal als Heel, aber ich kann mir den auch als Face sehr gut vorstellen. Ja, das weiß ich noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Also naja, und Daniel Bryan macht das dann ganz intelligent und schubst dann einmal Mark Henry, der da auf seinem Stühlchen sitzt. Mark Henry schlägt natürlich zurück und es gibt auf seinem Stühlchen sitzt er? Ja, auf seinem Stühlchen, auf so einem Klappstühlchen. Bei in diesem einen Märchen von den Gebrüdern Grimm. Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Ich wollte das nur nochmal klarstellen, dass Mark Henry in keinen dieser Sessel reinpasste anscheinend und dass sie ihm deshalb so ein Klappstühlchen eingestellt hat. Und wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der Mark Henry. Ach so, ja. Der hat auf seinem Stühlchen gesessen. Ja. Nee, auf jeden Fall, Daniel Bryan hat auf Mark Henry ja nicht eingeschlagen, ihn so leicht geschubst. Mark Henry schubst natürlich zurück. Es gibt Disqualification-Sieg für Daniel Bryan. Daniel Bryan nimmt sich ganz schnell seinen Gürtel, rennt zum Entrance-Stage und er lässt sich da feiern. Und die WWE hat Buhrufe eingefügt. Das ist das offizielle Zeichen dafür, dass Daniel Bryan jetzt Heel ist. Die haben Buhrufe hinterher künstlich eingefügt. Ja, auf jeden Fall. SmackDown ist ja von vorne bis hinten in Sachen das, was vom Publikum hört, editiert und so weiter. Das merkt man an jeder Stelle, das ist ganz klar. Spezielle Segmente doppelt aufgenommen werden, ne? Ja, aber nicht wegen den Zuschauerreaktionen. Also die Zuschauerreaktionen sind in dieser Sendung durchgehend bearbeitet. Das merkt man extrem stark, weil die Zuschauerreaktionen sind durchgehend immer extrem stark und bleiben auch extremst lange da. Und man merkt das auch einfach daran, wie sich die Reaktionen anhören. Also die sind durchgehend bearbeitet. Ja, von der Tonspur her. Ja, ja und wenn... Ganz interessant ist häufig, wenn sie ins Publikum mit der Kamera schwenken, dass das, was man sieht, nicht unbedingt zu dem passt, was man hört. Ja eben, da sitzen dann alle immer ganz ruhig und das ganze Publikum geht gerade vom Ton her voll ab und es ist sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall, wenn die WWE gewollt hätte, dass Daniel Bryan an dieser Stelle nicht ausgebuht wird, dann hätten die das auch machen können. Allerdings, man hat es genau in das Gegenteil umgewendet. Ja, so, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass Segmente, wo man bewusst irgendwie so Kamerabilder von Leuten haben, wo die besonders geschockt oder verärgert sind, dass dann solche Segmente auch zwei, dreimal hintereinander aufgenommen wird, bis sie irgendeinen erwischen im Publikum, der wirklich so guckt, wie sie es haben wollen. Es gab auf jeden Fall dann auch noch ein paar Leute, die man eingefangen hat mit dem Daumen nach unten. Also, Big Show und Mark Henry blieben dann noch zurück. Mark Henry außerhalb des Rings, Big Show im Ring. Die haben sich dann auch ein bisschen angeschrien, mehr oder weniger. Ja, und auf das Triple Threat Match läuft es dann wohl hinaus. Und das könnte ich mir auch durchaus ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, also die Riesen natürlich nicht. Und Daniel Bryan, mit wem soll denn gutes Match führen da? Es ist interessant, weil man nicht direkt weiß, was sie überhaupt machen sollen. Also es sind zwei Riesen und dann einer, der technisches Wrestling drauf hat. Zwischen Daniel Bryan und Big Show außerhalb jetzt dieser Disqualifikation. Taugte das ja auch? Das war überraschend gut gestaltet. Es war sogar sehr unterhaltsam. Also sehr unterhaltsam jetzt nicht, aber es war nicht langweilig, es war unterhaltsam. Das lag auch durchaus an Daniel Bryan, aber ich würde sagen, Big Show hat sich da auch sehr viel Mühe gegeben. Beide. Warum? Naja, auf jeden Fall Daniel Bryan. Aber Royal Rumble auch so. Daniel Bryan Heel. Kann man, denke ich, jetzt ganz offiziell sagen. Ja, vielleicht passiert ja noch irgendwas, dass es offizieller wird. Ich finde so ein Heel schon besser, wenn es ein spezielles Ereignis gibt. Wenn er zum Beispiel einmal irgendwie hinterrücks Big Show einen Stuhl auf den Rücken haut oder so. Ich finde, diesen einen Moment gab's da. Daniel Bryan hat geplant, Mark Henry angegriffen, damit er disqualifiziert wird und den Titel behält. Danach wurde er ausgebucht. Das ist für mich der eine Moment. Kann sein, dass das so rüberkam. Das ist schwer zu sagen, wenn man es selber nicht gesehen hat. Ja, das ist richtig. Also es kam schon ganz gut rüber. Also ich meine, die Leute haben dann ja auch gebucht. Mhm. Mal einige, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gab Daumen nach unten. Also es kam bei dem Publikum wohl auch an. Ja, war gut. Daniel Bryan als Heel ist, glaube ich, auch besser, ehrlich gesagt. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Aber es ist besser, weil man hat auch viel gelesen, dass Daniel Bryan so als Face, auch bei den Hausschuss vor allem, so gar keine Reaktion eingefangen hat. Und als Heel ist das natürlich einfacher. Man macht dann halt einfach ein paar schlechte Dinge und dann wird man halt ausgebuht. Ich glaube, es gibt einen großen Vorteil, wenn er als Heel auftritt, könnte das eventuell dazu führen, dass Michael Cole ihn nicht mehr immer die ganze Zeit im Kommentar als so schlecht darstellt, sondern dass er ihn dann auf einmal ganz gut findet. Und ich glaube, die Tatsache, dass Michael Cole keine Reaktion davor ruft, hat damit zu tun, dass Michael Cole die ganze Zeit erzählt, dass er keine Persönlichkeit hat und dass er nichts taugt und dass er ja nur irgendwie ein Geek ist. Und wenn man das den Leuten irgendwie monatelang so erzählt, irgendwann glauben die Leute das dann auch. Ja, das ist leider wirklich so. Das liest man auch viel, also das wäre sehr erleichternd, auch für das Kommentar und so weiter, wenn Daniel Bryan erzielt wird und überhaupt ist es, glaube ich, so von der Rolle besser für Daniel Bryan. Ja. Ja. Ich glaube, Daniel Bryan, der wird dann so ein richtig mieser Heel, der jede Chance nutzt und kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass er allzu lange mit dem Titel überleben wird, weil ich davon ausgehe, dass er mit dem WrestleMania Main Event nichts zu tun haben wird. Oder was heißt Main Event? Mit dem WrestleMania Titelkampf von SmackDown nichts zu tun haben wird. Ich halte es ja für sehr wahrscheinlich, dass der SmackDown Titelkampf bei WrestleMania im Opener wieder steht. Ja, aber selbst da glaube ich nicht, dass Bryan Danielson da irgendwie involviert ist. Bin mir noch nicht mal so sicher, du. Ich weiß nicht. Das Problem ist, wen soll man da reinpacken sonst? Es ist, ich weiß nicht, Randy Orton gegen Sheamus oder irgendwie sowas, kann ich mir jetzt gerade, habe ich jetzt gerade noch so im Kopf, aber ich weiß nicht, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Naja, wenn Randy Orton den Royal Rumble gewinnt, könnte er der Herausforderer sein, dann müsste bis dahin Mark Henry noch nicht zum Face geturnt sein, zum Beispiel. Dann könnte das Randy Orton gegen Mark Henry sein. Ob ich darüber jetzt begeistert bin, weiß ich nicht, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die WWE so ein Match dafür macht. Ja, es klang auf jeden Fall gerade nicht begeistert. Nee, also hau mir an, ich kann, muss ich nicht haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die WWE das so gut findet. Ja, also ich glaube, Daniel Bryan, ich weiß, es ist wirklich ziemlich schwierig, was man da bringen soll. Ja. Aber ich glaube, WrestleMania dieses Jahr wird wirklich gut. Man hat da so einige schöne Dinge. Und man plant glaub, vor allem, also man plant auf jeden Fall, obwohl die Buy-Rates ja der ganzen Pay-Per-View dieses Jahr mit die letzten Monate, ach dieses Jahr, ich komme immer noch nicht dazu, dass ja jetzt neues Jahr ist, die Buy-Rates der anderen Pay-Per-Views inklusive hier Survivor Series sind ja ziemlich katastrophal, aber ich glaube WrestleMania wird eine sehr, sehr gute Buy-Rate werden. Wegen ja, The Rock halt. Das glaube ich auch. The Rock zieht ja auch durchaus noch. Ich glaube, ja, relativ. Ja, relativ ist gut. Also die Zahlen, die ich da gehört habe, die waren schon katastrophal schlecht. Ja, wir werden das gerade nochmal nachgucken. Also ich glaube, so schlecht waren die gar nicht. Also ich fand, was ich gehört habe, war irgendwie, lag irgendwie, glaube ich, bei, weiß ich nicht, in den USA 150.000 oder so. Das ist schon schlecht. Wenn man wir bedenkt, gucken jetzt natürlich. Dass jetzt Brock Lesnar gegen Alistair Overeem bei UFC fast 1 Million hatte, dann ist das schon ziemlich erbärmlich. So, letztes Jahr waren 244.000 und dieses Jahr waren 260.000 Buys. Aber international, jetzt sag mal nur USA. Ja, das weiß ich nicht. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, auch im Vergleich dazu ziemlich schlecht. Ja, es ist nicht übermäßig stark. Das Problem wenn, ist auch... Wenn die das erste Match von The Rock nach 7 oder 8 Jahren nur 20.000 zusätzliche Leute anregt, das zu kaufen, das ist so eine Katastrophe. Ja, was heißt hier 20.000 zusätzlich? Jetzt musst du auch mal drüber nachdenken, was es letztes Jahr bei Survivor Series gab. Vielleicht gab es ja auch irgendwas Interessantes. So, dann gucken wir das gleich auch nochmal. CM Punk gegen Triple H oder sowas? Wir gucken das gleich mal nach. Einen Moment. Das Problem ist auf jeden Fall auch, dass man dieses Jahr bei Survivor Series wirklich nur an sich wirklich nur die Rückkehr von The Rock angekündigt hat, groß. Und dann halt das mit dem Tag Team mit John Cena. Und das Problem ist, die haben auf zwei Leute, Miz und R-Truth, sind auf die beiden getroffen und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, hat eigentlich ja niemand geglaubt, dass jetzt irgendwas wirklich Wichtiges passiert, außer dass halt letztlich The Rock und John Cena irgendwie aneinander geraten und so weiter. Das Match war letztlich nicht so wichtig. Es ging halt letztlich nur darum, dass The Rock zurück im Ring ist und irgendwas mit John Cena passiert. Also das ist alles so ein bisschen... Wir haben uns natürlich als Wrestling-Fans drauf gefreut, aber naja. Ja, das sehe ich auch so. Das war ziemlich schlecht promotet. So, Ach du. Ich dachte gerade, letztes Jahr bei Survivor Series war dieses großes Nexus-Match, aber das war ja beim SummerSlam. Das ist doch auch schon länger her, oder? Ja, nee, ich glaube gar nicht mal. Ja doch, das ist doch schon ein Jahr, ne? Guck mir schon wieder so lange. Ja, das war 2010. SummerSlam 2010. Ja. Naja, auf jeden Fall. Naja, also das traditionelle Survivor Series Elimination Match von 2010. Team Mysterio besiegt Team Del Rio. Dann haben wir R-Truth besiegt Zack Ryder in einem Dark Match. Dann haben wir im Pay-Per-View selber United States Championship Match. Daniel Bryan besiegt Ted DiBiase. John Morrison besiegt Sheamus. Intercontinental Championship Match. Dolph Ziggler besiegt Kaval. Da kann ich mich, glaube ich, sogar noch dran erinnern. So, dann kommt das traditionelle Elimination Match. Dann kommt Natalya besiegt Lay Cool für den Divas Titel. Kane gegen Edge. Um den World Title ist ein Unentschieden. Oh yeah. Tag Team Championship Match. Nexus, Justin Gabriel und Heath Slater besiegen Santino Marella und Wladimir Kozlov. Wobei ich mich daran erinnern kann, dass das Tag-Team zu der Zeit noch mehr oder weniger ernst aufgebaut wurde, aber das ist natürlich trotzdem Katastrophe vor dem Main-Event bei Survivor Series. Und dann der Main-Event, Pinfall and Submissions Only Singles Match for the WWE Championship with Special Referee John Cena. Randy Orton besiegt Wade Barrett. Da kann ich mich noch daran erinnern, das war das Match, als groß aufgebaut wurde, Wade Barrett Nexus und John Cena als Handlanger. Das war aber jetzt eine grottige Card. Wenn du da vergleichst, dass das nur 20.000 weniger hatte als jetzt die Rückkehr von The Rock, ist eine Katastrophe. Da kannst du mir sagen, was du willst. Also, die Survivor Series Buy-Rate in diesem Jahr ist eine Katastrophe. Ja, die WWE Buy-Rates sind schon seit einigen Jahren Katastrophen. Ich würde jetzt dieses Jahr nicht als äußerst Katastrophe bezeichnen. Ja, dieses Jahr hatte das gleiche Problem wie auch letztes Jahr. Mal sehen, für WWE ist das ja auch deutlich teurer, das zu veranstalten, weil The Rock natürlich sehr, sehr viel Geld für diese Auftritte auch bekommt. Ja, man hätte einfach ein bisschen mehr aufbauen müssen. Also man hat das letztes Jahr genauso gemacht wie dieses Jahr. Man hat auf ein Match gesetzt. Genau, beziehungsweise vielleicht bei The Rock legen. Die Schuld liegt tatsächlich an den Storylines. Ja, klar. Das ist natürlich albern, wenn sie sagen, warum muss denn The Rock zurückkehren? Da gab es ja keine Storyline, außer dass er gesagt hat, ja, ich bin ja morgens mal aufgewacht und die ganzen Leute, die mich auf Twitter verfolgen, die wollen ja, dass ich ihm helfe. Und das war ja die Storyline. Und das ist natürlich albern, das kannst du natürlich nicht machen. Ich finde, man muss gar keine große Storyline darum bauen, warum The Rock zurückkommt, zumal man das eigentlich weiß. Es geht ja um die Sache mit John Cena und so weiter. Man müsste da einfach weil nur mal... irgendeinen Grund geben, weshalb sie zusammen gegen jemanden kämpfen. Und der Grund kann nicht sein, weil irgendwelche irgendwelche Leute auf Twitter das gesagt haben. Nee, weil John Cena bei The Rock um Hilfe gebeten hat. Ja, dann müsste aber auch mal vorher das so sein, dass John Cena von den beiden anderen verprügelt wird. Aber der hat ja die alleine fertig gemacht. Und wenn die mal irgendwie zufällig durch einen Unfall einen Pin gegen ihn gehabt haben, dann hat er darüber ja gelächelt. Aber er wirkte ja jetzt nicht irgendwie hilflos. Auf jeden Fall. Man hat, letztes Jahr hat man auch das mit Wade Barrett und John Cena, da ging es letztlich auch nur darum, was zwischen den beiden passiert. Nicht mal so wirklich um das Match zwischen Randy Orton und Wade Barrett, und dieses Jahr war es genauso. Es ging darum, was passiert zwischen, ging es darum, The Rock ist wieder da, und dann ging es darum, was passiert zwischen The Rock und John Cena, und das Match an sich war gar nicht mal so wichtig. Ja, das hatte ja auch eine schlechte Bar-Rate. Also 2010, 2011, das gleiche Problem. Man konzentriert sich auf das, was zwischen zwei Leuten passiert, allerdings noch nicht mal im Zusammenhang mit irgendeinem großen Match. Das ist albern. Ist also wenn die beiden nicht ganz richtig. Gegenüberstehenden Tag-Teams gewesen wären, dann hätte ich das ja noch verstanden. Aber zusammen mit einem Tag-Team, das finde ich echt albern. Ja. Ich fand das Match nicht albern. Also ich habe mich auf die Survivor Series auch gefreut. Aber das will man machen. Aber es war trotzdem. Ich fand die Survivor Series toll und ich weiß auch, dass viele andere Leute die Survivor Series toll fanden. Ja, aber es kann nicht an dem Main Event gelegen haben. Auch an dem Main Event. Also ich fand, das lag an beiden Main Events. Naja. So, hast du noch was zu sagen? Ja, ich habe noch den Witz der Woche. Ach ja, stimmt. Dein Raw-Fazit verpackt in einem Witz der Woche. Genau. Was natürlich nicht heißt, dass Raw ein Witz war. Du hast ja vorhin bei dem Raw-Review hast du ja über einen Hund erzählt. Ich habe mal einen Hundewitz mitgebracht. Okay. Pass auf. Jan kommt nach Hause, vom Spiel nach Hause. Also Jan ist ein bisschen jünger und hat eine Hose, die ist bis zu den Knien nass. Da fragt ihn die Mutter, was hast du denn gemacht? Was ist denn da los? Ja, wir haben mit dem Hund gespielt, sagt er. Da fragt die Mutter, ja, aber wenn man mit dem Hund spielt, da wird doch die Hose nicht so nass von. Daraufhin sagt Jan, ich war der Baum. Das sind schon immer sehr komische Witze, die Thomas da. Du hast das nicht verstanden, ne? Kannst du mal drüber nachdenken heute Abend. Ich habe das verstanden, aber unsere Witze, die neigen sich auch im niedrigeres Niveau. Also ich erinnere mich noch an den Mähdrescher. Der war super, der Witz. Ja, der war wirklich gut. Das nächste Mal erzählen wir einen Physikerwitz. Ah, okay. Noch irgendwas zu erzählen? Wolltest du noch kurz erzählen? Ach so, ich weiß ja, was du liest. Hast du schon wieder irgendwas Neues an Musik gekauft, oder? Ich hab jetzt einen Symphy-Account, so einen Premium-Account. Also da habe ich jetzt einige schon gehört von den Neuveröffentlichungen dieses Jahr. Das musst du mir jetzt Symphy heißt das, ne? S-I-M-F-Y? Ja, S-I-M-F-Y, genau. Das musst du mir mal kurz erklären, was ist das und wie funktioniert das? Das ist so ein Online-Dienst, wo du dann nicht selber die Musik runterlädst und speicherst, sondern wo du nur, wenn du quasi mit dem Internet verbunden bist, irgendwie hörst, oder? Ja, bezahlst du 4,99 im Monat. Zumal jetzt die ersten 30 Tage sind so kostenlos. Also ist auf jeden Fall eine Streaming-Plattform, da hast du 18 Millionen Songs. Die haben auch, also ich muss sagen, da gibt es eigentlich kaum was die nicht haben. Also jetzt diese ganzen Neuveröffentlichungen und sowas haben die wirklich alles. Und kannst du dann so oft anhören, so viel anhören, wie du willst, in guter Qualität. Wie hört man denn dann? Hört man, wenn man am Computer sitzt, im Browser, oder wie hört man dann? Muss Computer laufen, oder kann man das auch irgendwie auf dem iPhone oder was hören? Wie hört man da? Es gibt auch Symphy-Apps, ja. Die kosten dann allerdings nochmal Ticken mehr, da muss man dann 10 Euro im Monat bezahlen. Ah ja, das heißt, wenn du da hörst, dann hörst du, während du am Computer sitzt? Das kommt auch vor. Das heißt auch, gibt's eine andere Möglichkeit zu hören? Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und wie hört man da? Weil ich versuch's gerade rauszufinden. Man muss mit dem Internet verbunden sein. Das heißt dann, und wie hörst du denn? Man kann auch auf analoge Weise Musik mitschneiden und sich die dann auf dem iPod packen, wenn man nicht immer mit dem Internet verbunden sein will. Das ist die andere Möglichkeit. Darf man das? Oder ist das... Es ist, also Symphy sagt natürlich nicht, mach das mal bitte, aber analoges Mitschneiden ist genau wie wenn ich Radio mitschneide und dementsprechend für den Eigengebrauch nicht verboten. Was heißt denn analog mitschneiden? Mitschneiden ist einfach, ich lasse das am PC laufen und dass dann vom Programm halt das, was der Soundtreiber aufnimmt oder was der Soundtreiber halt hört, schneide ich damit. Also macht das im Prinzip so ähnlich wie Leute, die von YouTube da irgendwelche Musik kopieren? Ja, da gibt's sogar, solche Konverter für. Das ist schon fast ein Download. Das ist, glaube ich, gar kein Mitschneiden mehr. Also ich lasse das einfach laufen und schneide das, was meine Soundkarte mitbekommt, dann einfach mit. Das ist analoges Mitschneiden, das ist nicht verboten und das ist für Eigenzwecke. Aha. So kann man dann... Die Qualität dabei ist okay. Die Tonqualität bei Synfy liegt normalerweise immer bei 256. Es gibt wohl auch vereinzelt soll sogar 320, also die Sachen, die ich jetzt bisher habe, waren alle 256. Und durch das Mitschneiden entsteht da keine Reduktion irgendwie? Keinerlei. Nein, das ist alles 1 zu 1. Okay. Da habe ich extra darauf geachtet beim Programm, ja. Mhm. Ist sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich glaube ja nicht. Aber ich glaube ja sowieso meistens Klassikradio. Ich habe ja dieses, hatte ich glaube ich erzählt, dieses Digitalradio gekauft. Und entweder höre ich absolut Radio, wo dann mehr so die Musik ist, die du auch hörst, so diese Independent Alternative Geschichten. Oder ich höre halt Klassikradio. Das ist an sich ganz gut. Nö, nee, also ich höre kein Radio, ich höre dann eigentlich mehr so Alben. Ja gut, das absolut Radio, das ist mehr so albenorientiert auch. Gut, da spielen die natürlich keine ganzen Alben, aber die spielen halt nicht nur die Singles. Der Sender wird dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Aber jetzt hast du ja erstmal das Synfy, dann kannst du das erstmal ausprobieren. Ja. Ja, also auch in vollen Zügen mache ich das, also... Ich habe jetzt 3-4 Alben vom 6. an Neuveröffentlichung auf dem iPod und alles schön gehört. Achso, man klickt aber dann die einzelnen Songs an und muss die selber in die richtige Reihenfolge bringen oder wird das da als gesamtes Album dann irgendwie angezeigt und angeboten? Bei Synfy, das wird alles als komplettes Album angeboten. Also es ist eine sehr, sehr ansprechende Oberfläche, muss man sagen. Das ist alles sehr, sehr gut. Kann man nichts gegen sagen, kann man sich echt nicht beschweren. Ich würde mir das mal angucken. Ach, das ist eine schöne Sache. Man kann, glaube ich, auch... ich weiß nicht, entweder 2 Wochen oder wirklich einen ganzen Monat kann man das auch alles gratis testen, in vollen Zügen. Ja, also ich werde mir das, glaube ich, nicht zulegen, weil das diese ganze Mitschneiderei, das ist immer zu viel Arbeit, weil man muss es ja dann einmal am Computer wirklich ganz abspielen, bevor man es dann aufgezeichnet hat. Ja, ist korrekt. Und das wäre mir zu viel Zeitaufwand. Und da bleibe ich dann, glaube ich, eher beim Radio, aber ich gucke mir es auf jeden Fall mal an. Machen Sie das. So, es ist das jetzt schon... Ihnen, dass solche Angebote auch dann fürs Digitalradio anbieten und dass man quasi so ein Abo abschließen kann und dann selber entscheiden kann, ob man das jetzt irgendwie übers Digitalradio hört und sich dann quasi auf dem Computer so eine Playlist mit Geschmack und Genre anlegt und das dann quasi gestreamt bekommt ins Digitalradio oder ob sie es halt nur auch über Computer anbieten. Also man kann bei Synfy Playlisten anlegen. Es gibt auch selber von Synfy gibt es auch Playlisten, auch mit viel guter Musik auch wirklich. Also die Leute, die da arbeiten, haben auch Ahnung. Und man kann sich, wenn man diese App nutzt, kann man die Sachen auch offline speichern. Man kann seine Wiedergabelisten offline speichern und so weiter. Es gibt auch Angebote, glaube ich, von Synfy Jahresabonnements, wo man dann auch wirklich solche diese Soundstation für iPod, iPhone mitbekommt. Also es ist auch durchaus dafür gedacht. Ja, das macht auch Sinn. Ja. So. Und an Büchern liest du zurzeit? Ich muss das eben holen, das liegt da hinten. Das hast du ja von mir bekommen. Ja, natürlich. Es war einmal Indianerland von Nils Mohl. Genau. Und dir gefällt es auch ganz gut, weil ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Mir gefällt das weiterhin sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt noch nicht so extrem viel weiter gelesen. Aber ich werde es noch machen heute Abend. Auf jeden Fall. Ja, ist ja auch nicht so super dick. Nee, und liest sich ja einfach schön weg. Und auch diese... Das finde ich ganz interessant mit den Zeitsprüngen. Ja, das ist richtig. Also es ist ja so, dass da... Es ist sehr, sehr, sehr, sehr seltsam. Also mal ist es dann irgendwie... Es steht dann... Unter dem Kapitel steht immer noch so und so viele Tage Ferien. Es ist dann mal 12 Tage Ferien noch, dann sind es im nächsten Kapitel nur noch, weiß ich nicht, 5 oder so. Also es ist wirklich extreme Zeitsprünge. Nicht einfach nur... Also nicht, dass es linear immer von dem Zeitpunkt zum anderen geht, es ist quer durch, aber 3 Kapitel und man ist voll drin und dann stört das auch kein bisschen mehr. Genau, nee, das macht auch so ein bisschen, finde ich, den Reiz aus. Man muss dann auch ein bisschen mit aufpassen und dann finde ich, das ist dann auch ganz interessant. Macht den Reiz, und es ist auch sinnvoll. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da jemand gedacht hat, ach, damit das Buch irgendwie speziell und besonders ist, haue ich die Kapitel irgendwie durcheinander. Das ist durchaus sinnvoll in der Reihenfolge erzählt. Ja, ja, klar. Ja. Ja, also genau, deshalb ist es sinnvoll. Und die Amazon Kindle-Aktion, die ist jetzt vorbei? Die ist leider vorbei, mit dem 6., also vor einigen Tagen schon. Genau. Die war aber durchgehend sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe alles, was es da gratis gab, runtergeladen und werde da auch einiges von lesen. Nein, ich habe nicht alles runtergeladen. Also ich habe bei einigen Büchern von vornherein gesehen, das liest du sowieso nicht. Also zum Beispiel dann dieser historische Krimi oder so. Das ist einfach nicht mein Genre. Das habe ich dann weggelassen. Ich habe das erste Buch, was ich noch in M dann runtergeladen habe, wo ich dann die Schwierigkeiten hatte, was du mir gesagt hast, das habe ich runtergeladen und da habe ich den Anfang gelesen und das habe ich sofort wieder gelöscht. Das finde ich ein furchtbares, menschenverachtendes Buch. Das also schrecklich. Ich weiß, deshalb wird das auch genau zu meinem Geschmack passen. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da sagst du auch, das ist so eine Katastrophe und das ist wirklich so irgendwie so auch so menschenverachtend. Ich glaube, das wirst du auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass du das wirklich zu Ende lesen wirst. Das würde mich sehr wundern. Du reizt mich gerade, das Buch noch heute Abend anzufangen. Ja, jetzt lachst du noch. Wenn du es liest, dann siehst du das, glaube ich, ein bisschen anders. Was ich wirklich ganz hervorragend fand, war dieser Unterhaltungsroman da. Das Linksaufsteher von dem Sachau. Ja, genau. Das hab ich dann wirklich in anderthalb Tagen auch so weggelesen. Mhm. Das habe ich auf der Zugfahrt von M nach Hannover weggelesen. Und allein dafür hat sich diese Aktion eigentlich schon gelohnt. Also das ist wirklich ein sehr simples, aber sehr unterhaltsames Buch. So im Stil von dem Tommy Jaud. Teilweise noch ein bisschen witziger sogar an bestimmten Stellen. Liegt das auch daran, dass ich ja nun im Computerbereich auch arbeite, weil da auch so ein paar Facebook und solche Geschichten mit eingebunden sind. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, das muss ich auch auf jeden Fall noch lesen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da bin ich wirklich noch, wenn ich dann alles, was ich so habe, durchgelesen habe, da würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich mir dann dieses Vorgängerbuch, da diesen WG-Roman, Kaltduscher heißt das, glaube ich, ob ich mir den auch nicht, den werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal kaufen. Da wird auch an ein, zwei Stellen, weil das eine Figur aus dem Roman ist, wird da auch mal Bezug genommen, steht dann in den Fußzeile, was da genau passiert ist, können Sie in dem Roman so und so lesen. Also den werde ich wahrscheinlich auch nochmal lesen. Mhm. Den gibt es als Taschenbuch relativ günstig für irgendwie 7,99 oder so. Das kann man dann gut mal lesen. Und dann lese ich jetzt ja diesen Schweden-Krimi von dem Arne Dahl. Der ist solide. Ist jetzt nicht so herausragend. Also es gibt mal so ein, zwei Stellen, wo ich dann denke, jetzt ist das aber richtig gut. Und dann kommen aber auch mal wieder so Stellen, wo es dann über 30, 40 Seiten ein bisschen lang und träge ist. Und dann habe ich noch von diesem, wie hieß denn der, Parker oder so, einen Auftrag für Spencer. Das war irgendwie ein Krimi so am 2.3. Ein relativ kurzer Krimi. Den habe ich durchgelesen, der hat mich nicht vom Hocker gehauen. Also der war okay und nicht so schlecht, dass ich gesagt habe, brichst du vorher ab, zumal der auch nur 200 Seiten hatte und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich den auch durchgelesen. Mhm. Und dann habe ich noch zwei, drei von den Sachbüchern runtergeladen. Dann glaube ich, die werde ich wohl auch lesen. Da habe ich aber noch nicht mit angefangen. Nee, also ich habe mir, wie gesagt, alle runtergeladen von der Aktion. Insgesamt auf jeden Fall eine lohnenswerte Initiative von Amazon, aber es gab sowas auch schon mal für den Sony E-Book wieder. Mhm. Und da habe ich mir damals alles runtergeladen und bei den Sachen, wo ich vorher schon wusste, das ist nichts, die habe ich dann irgendwann mal angelesen und gleich wieder aufgehört. Deshalb habe ich bei diesem, zum Beispiel bei dem historischen Krimi gleich gesagt, den musste die nicht runterladen und dann war da noch irgendwie so ein komischer Liebesroman. Dann habe ich auch gesagt, den musste die auch nicht runterladen und ich glaube zwei oder drei Bücher habe ich mir nicht runtergeladen. Ja, also ich, wie gesagt, alle, also wenn ich die nicht lese, ist nicht so dramatisch. Auf dem Kindle ist ja eh genug Platz. Ich habe da einfach immer schnell auf hier One-Click und so weiter geklickt und zeigen auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktion, muss man sagen. Ich dann irgendwelche Liebesromane lesen. Ich weiß nicht, ob ich die lese, aber es ist ja egal. Gab's ja kostenlos. Aber vielleicht ist es ganz gut, weil du ja, glaube ich, einen Account mit jemand anderem teilst. Vielleicht ist es dann für die andere Person ein sinnvolles Das mag sein, aber ich glaube, die andere Person liest auch gerne so ein menschenverachtendes Zeug und ich glaube, ich werde das gleich auch noch anfangen, um zu sehen, wie menschenverachtend das wirklich ist. Das ist eine Katastrophe. Okay, dann werde ich das gleich anfangen. Das Buch wollte ich mir auch schon mal selber kaufen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Thomas hat jetzt, Thomas zerschreddert gerade jetzt symbolisch das Buch auf seinem Kindle. Das Buch hat rund 300 bis 400 Seiten. 5 Seiten gehen gleichzeitig durch den Schredder. Thomas macht immer 3 Seiten gleichzeitig. Ja. Das heißt also jetzt 300 durch 3, das sind 100 mal 500 Sekunden und da sind wir dann bei, huch, ja, das ist schon ein bisschen. Ja, da haben einige Leute dann auch nochmal schon mit dem Kopf rechnen. Ja, ich merke es gerade. Das wäre jetzt ganz blöd, dass ich das jetzt erwähnt habe. So. Ja. Wie war das noch mit der Quersumme? Heute noch haben wir 166, das ist eine Quersumme von 13. Das ist ja wunderbar. Wollen wir mal aufhören? Ich habe hier jetzt gerade auch irgendwie... in einer Viertelstunde gibt es eine Sendung auf Arte, die ich sehen will. Ja, das es kommt, ach, ich hab Mist, ich wollte gestern Abend noch irgendwas auf Arte gucken. Das habe ich ganz verpasst. Der Pate vielleicht? Nee, das kommt, glaube ich, von Arte. Nee, auf Arte, nee, da kam hier was mit Casper und Lena. Um 5:12 Ach so, ja. Das habe ich ganz verpasst. Heute ein Artikel in der Welt. Ja, genau, das habe ich ganz verpasst. Das ist schade. Die Lena muss sich da ja wirklich sehr, sehr schlecht verhalten haben. Ja, die verhält sich generell immer recht schlecht, aber das ist auch irgendwie immer so. Ich werde gerade mal auf Arte gucken. Du bist ja ein großer Lena-Fan, du gehst ja sogar auf Konzert von ihr. Ja, das muss man wohl zugeben. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit schlechtem Verhalten, aber dann bin ich auch gut weggekommen. Ja, die soll wohl da irgendwie sehr gelangweilt und negativ und das stand in der Welt. Der Kasper war froh, dass er Pädagogik studiert hat. War ich heute auch sehr negativ? Nee, ich glaube, das bist eher du, ne? Ich war heute nicht sehr negativ. Eigentlich bist du immer sehr negativ, wenn man so auf Wrestling guckt und so. Ja, aber ich bin kritisch. Ich bin ja kritisch, weil ich Wrestling sehr schätze. Und ich, Lena, die soll wohl nicht irgendwie kritisch gewesen sein, sondern sehr, sehr, so, sehr abweisend. Also grundsätzlich, dass sie Sachen grundsätzlich schlecht findet. Also die soll ja wohl irgendwie bei dem Kasper gleich in die Wohnung reingekommen sein und dann gesagt haben, dass hier alles hier vollkommen verdreckt. Was ist denn das hier überhaupt und was soll das? Also so sehr negativ. So, also ich muss jetzt gleich noch ganz schnell die Sachen hochladen, damit ich gleich sofort hier auf arte.de das noch nachgucken kann und danach sofort diesen menschenverachtenden Thriller auf dem Kindle anfangen kann. Deshalb müssen wir jetzt leider Schluss machen. Das ist übrigens kein Thriller, ne? Nee, das ist ein Roman. Wer weiß. Ja. Ja, wie auch immer. Ja, alles das Gleiche. Roman ist so ein Überbegriff. So, du, letzten Worte, jetzt, zack. Ja, Moment, ich muss da erstmal 3 Seiten zusammen. Okay, dann fange ich jetzt schon mal an, so ein paar Sachen zu tippen.